Guten Abend. Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, Nummer 15. Im Dezember. Im Dezember. Eine Adventssendung. Eine Adventssendung, achso. Wollte mich schon vorstellen. Ach so. Ich bin Joke, hallo. Hallo, ich bin Marlene. Hallo, ich bin Steff. Das heutige Thema ist, tata, FAM. Wir halten uns an unsere Kommentarvorschläge. Ja, es stand schon ganz lange auf der Liste. Haben wir uns eigentlich erst in der letzten halben Stunde entschieden, das zu machen. Stimmt, wir wollten eigentlich nämlich was anderes machen. Geschlecht in den Medien. Dann haben wir beschlossen, darüber regen wir uns zu neu auf und wir wollten lieber was Gemütliches machen. Und jetzt trinken wir, wir trinken Glühwein. Guten Nürnberger Christkindl-Glühwein, der darf nur in Nürnberg hergestellt werden. Und ist geschützt von der EU, wie wir erfahren haben. Macht nichts, schmeckt trotzdem. Und essen Lebkuchen, trotz Acrylamid-Warnung. Und Spekulatius und Plätzchen. Und sind total gemütlich und reden über FAM. Und ärgern uns gar nicht. Und nein, alles wird ganz flauschig. Es gibt auch noch Stollen. Stollen. Oh. Ja, es gibt auch noch Stollen. Es ist kein Dresdner Christstollen. Ich habe mich überwunden, was anderes zu kaufen. Obwohl es ja bei mir quasi genetisch ist. Als gebürtige Dresdnerin ist es ja quasi bei mir genetisch, dass ich eigentlich nur Christstollen essen kann. Ich hab da so Enzyme, die das andere eigentlich abwehren, aber ich werde darüber hinweggehen. Und nur haben wir gerade eine dicke Suppe gegessen, die Jucke in stundenlanger Schnippelarbeit zubereitet hat. Wirklich nie wieder Rosenkohl. Ich kann immer nur einmal im Jahr kann ich jetzt Rosenkohl machen. Aber das heißt ja zum Glück nicht mehr so lang. Aber dann brauche ich Zeit, um zu vergessen, wie viel Arbeit das ist. Wobei ich habe auch festgestellt, Rosenkohl schälen ist auch sehr weihnachtlich, weil es nicht auch wie Geschenk auspackt. Ja, man muss es ausrollen, ne? Naja, so man muss immer die kleinen Blättchen abmachen. Nur, dass halt jedes Geschenk irgendwie gleich aussieht. Das ist ein bisschen langweilig. Aber sonst war es eigentlich ganz nett. Ich möchte gerne Hausmann werden und den ganzen Tag nur Rosenkohl schälen. Ich denke, nein. Dann bist du ja, das heißt, wir müssten dann jeden Tag Rosenkohl essen. Und es wäre jeden Tag ein neues Jahr. Ah, okay. Also, nee. Ich glaube, das hakt. Nein, wenn ich Hausmann bin, dann kann ich das häufiger machen, weil ich dann... Dann hast du die Zeit. Weil ich dann mehr Muße da reinlegen kann. Naja, gut, wenn du das gerne möchtest. Sollen sich ja immer alle so entfalten, wie sie das gerne möchten. Ratet mal, was es heute gibt. Rosenkohl, Salat mit Rosenkohl-Auflauf und zum Nachtisch. Rosenkohl-Sorbet. Ach, Rosenkohl-Kompott. Na gut. Wir haben noch gar nicht so viel Glühwein getrunken, aber nee, es wird noch ein bisschen. Vor allem haben wir den auch gekocht, sodass es überhaupt gar kein Alkohol ist. Ja, aus Versehen. Die zweite Ladung wird ein bisschen. Wir können in die zweite Ladung noch Schuss reinmachen. Das stimmt. Na super. Ja. Dann singen wir noch FAM-Lieder am Ende. Grölen. Wir grölen. Ins schöne Eimsbüttel grölen. Queere Lieder grölen. Ein Foto haben wir auch gemacht. Genau, wir haben ein Foto gemacht, auch auf Wunsch eines Hörers. Stößchen. Stößchen. Nur das, also auch das Foto tun wir mit rein. Wir haben es nicht geschafft, die Katzen dazu zu bewegen, sich da auch mit raufzusetzen auf das Foto. Aber es gibt einen Hinweis auf die Katzen. Wer den findet, bekommt von uns ein extra Stößchen. Na super. Bekommt das Stößchen des Monats verliehen. Genau, das Stößchen des Monats. So. Also wer den als erstes findet oder alle, die das finden? Alle, die das finden. Wir werden einfach namentlich das nächste Mal dann genannt, indem wir das also dann total subtil in unser Sprechen einbauen. Oh, wow. Crazy. Ja, immer mal alles klar. Super Herausforderung. Also, okay. Mitmachen, Katzenhinweis finden. Und berühmt werden dann. Und mit Wunschnamen berühmt werden. Ja, gilt das auch für Leute, die diese Küche live und in Farbe kennen? Nein. Ach so. Ich finde, es erfordert immer noch dann ein bisschen Abstraktionsvermögen. Richtig. Ja, dann ja. Ich finde das schon okay. Also, und wenn das dann eine Person irgendwie im Kommentarbereich... Kinder, einer nach dem anderen. Ja. So. Was? Ich meinte, wenn dann eine Person das im Kommentarbereich dann postet. Nein, das geht natürlich per Mail an uns. Also per Mail. Ach, per Mail? Ja, ja. Natürlich. Ach, ich dachte, im Kommentar. Ach so, in die Kommentare. Ja, aber dann ist es ja nicht so lustig. Dann wissen ja alle. So, ich dachte, das wäre der Witz. Ach so. Ja. Ja, könnt ihr euch dann mal entscheiden, ob ihr das gerne in die Kommentare schreibt. Wir freuen uns auch mal über nette Mails. Ja, wir freuen uns auch über Mails. Stimmt. Haben wir auch schon lange nicht mehr bekommen. Kriegen wir nur die Bitte moderieren. E-Mails. Wir twittern jetzt auch, ne? Genau, ja, ich wollte das auch noch auf die Webseite einbinden. Ich habe jetzt auch ein @heiterscheitern-Twitter-Account. Mit Unterstrich oder ohne? Ohne, in einem Wort. Heiter scheitern in einem Wort. Genau. Prompt auch nicht die Nitterkette, die Twitter-Kette eingehalten. Weil eigentlich hätte ich natürlich, oder hätten wir jetzt schon auch in den auf den Account über Heiter scheitern publik machen können, dass wir jetzt anfangen zu podcasten. Ja. Wir können ja später sagen, dass wir fertig sind. Ja. Ja. Das wird vielleicht dann auch nochmal spannender, wenn wir dann tatsächlich mal eine Live-Sendung machen und das dann irgendwie. Stimmt, das hatten wir auch mal vor, ne? Ja. Ja. Das haben wir, Schande über uns, hey, wir haben es noch nicht mal vorbereitet. Wir haben noch nicht mal angefangen, das vorzubereiten. Das machen mal live wir. Zu machen? Ja, genau. Ja, ja. Das, aber das klingt echt klug. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal auf einem Server sind oder sowas. Vielleicht wird das dadurch dann auch nicht mehr leicht. Ach ne, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, aber das, ja, also wir haben es einfach noch nicht gemacht. Wir müssen auch immer noch umziehen auf den, auf den neuen Server. Und wir müssen auch mal uns, glaube ich, Gedanken darüber machen, was wir mit der Aufnahmequalität machen. Ja. Wieso? Echt? Naja, dass wir vielleicht mal irgendwie doch nochmal eine andere Aufnahmemöglichkeit uns überlegen. Es rauscht schon ganz schön. Ja. Ja. Oh, ist halt auch schon ein bisschen älter, ne? Nee, ist nicht älter, einfach nur ein schlechtes Mikro. Mein Glühwein ist kalt. Wir haben zu viel geredet. Wir fangen jetzt mal lieber an. Ach so, genau. Kommen wir zum Thema. Die Farm an sich. Gott. Ist so und so und so. Nein. Ich esse ein Plätzchen. Ich esse auch ein Plätzchen. Mehr Kuchen. Jucke, jetzt haben die beiden sich irgendwelche Süßigkeiten in den Mund gestopft. Und ich muss jetzt irgendwie überbrücken, bis sie fertig gegessen haben. Tja, ich drehe mir mal eine. Oh Mann. Mist. Identifiziert sich hier zufällig jemand als Femme? Was? Das ist so eine doofe Frage. Ja, sorry. Bei ihm wurde auf jeden Fall schon mal identifiziert. Durch den Podcast. Bei diesem großartigen Seminar. Oh, da wurde ich auch noch gerügt, dass ich das nicht gesagt habe. Das Seminar, was irgendwie von Katrin und Do in der Uni stattgefunden hat. Aktuelle Debatten in der Queer Theory war, glaube ich, der Titel. Das war im vergangenen Semester. Queer Studies? Naja. Du warst doch in dem Seminar. Ja, aber ich kann mir Namen immer so schlecht merken. Dazu gehören dann auch Seminartitel. So. So steht Standardrede. Da wurde ja unter anderem als queere kulturelle Produktion unser Podcast auch vorgestellt. Und da wiederum hatte dann eine Person, die sonst auch eher Schwierigkeiten hatte, uns jetzt irgendwie auseinanderzuhalten, irgendwie gesagt, dass das auf jeden Fall die Femme ist. Siehste? Ja. Ja. Wir wurden ja auch so Public Hearing-mäßig wurden wir ja gesendet. Ich weiß gar nicht, welche Folgen eigentlich und wie das eigentlich gewesen ist. Ich wollte eigentlich nochmal nachfragen. In Mülheim war das bei der Gender-Terror-Party. Dafür könnt ihr auch die Kommentare benutzen. Wofür? Um mal zu schreiben, welche Folgen das eigentlich waren. Ja, so. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Einfach den Leuten, nachfragen. Die das getwittert haben. Ich weiß eigentlich nur, dass es kalt war. Es war kalt. Ja, es war da wohl kalt so. Im Raum. Und trotzdem haben sich Leute das angehört. Trotzdem haben sich Leute das angehört, ja. Ja. Hippie. Und immer wieder. Naja, wir schweifen. Okay, wir haben ja zumindest auch schon über Butch geredet und wir haben auch schon über Trans geredet. Logischerweise ist jetzt Femme dran. Ja, ganz klar. Ganz logisch. Ganz logisch. Könnten dann auch irgendwann demnächst noch Tunden und Schwuchteln oder sowas. Und Gabis. Ich würde ja auch gerne mal eine Folge über Gabis machen. Aber gut. Nein. Wir schweifen schon wieder ab. Wollen wir jetzt, eigentlich wollen wir gar nicht über das Thema reden, oder? Also Eier. Das sind so andere. Das ist wahrscheinlich das Spontane. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo anfangen. Ich wurde ja neulich auf einer Party gefragt, was der Unterschied zwischen Femme und Femme ist. Und das hast du geantwortet? Ich dachte, das könnte mal jemand von euch machen. Nee, mach du mal. Ach nö. Ich hab ja schon mal. Ja, erzähl mal, was du gesagt hast. Also ich habe gesagt, dass es eigentlich erst Femme und dann Femme gab. Und dass also Femme sozusagen aus Femme entstanden ist. Und Femme wiederum eigentlich ursprünglich mal F-E-M geschrieben wurde. F-E-M geschrieben wurde. Und dann irgendwann das M-E noch hinten dran gehängt wurde. Wie sagtest du? Ich bin ein bisschen abgelenkt davon, dass Steff hier Alkohol verteilt. Soll ich noch den Schuss holen? Uff. Ach ja, hol doch mal den Schuss. Dann singen wir aber wirklich. Ich kann ja kurz noch weiter erzählen. Ja. Genau, und das, also das sozusagen, genau, an das Femme dann das ME hinten dran gehängt wurde. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht genau. So weit kenne ich mich mit der etymologischen Historie gar nicht aus. Aber dass auf jeden Fall, wenn man halt dann Femme anders ausspricht, nämlich Französisch, dann kommt halt Femme dabei raus. Und meine persönliche Sichtweise darauf ist so ein bisschen, dass es halt oder aber mal anders, also da, wo ich so die Unterscheidung mache, ist eigentlich, kommt man. Steff ist immer noch am Alkohol verteilen, das macht mich immer noch durcheinander. Aber ich habe keine Ahnung, welches meine Tasse war. Das war auch nicht so schlimm. Danke. Das ist so ein. Das eigentlich. Das eine halt mehr in so einer. Keine Ahnung, vielleicht mehr in so einer amerikanischen Tradition steht und das andere vielleicht so ein bisschen europäisierter ist. Zumindest ist das so mein also der Grund, warum ich lieber Femme benutze. Für mich, weil ich halt mit der amerikanischen, US-amerikanischen Butch-Femme-Szene noch nicht mal übers Internet irgendwas zu tun habe. Also mein Bezug zu Femme ist ein sehr, eigentlich ein sehr deutscher oder ein sehr europäischer. Und irgendwie war das so mein Grund, warum ich lieber Femme als Femme benutze. Wobei ich momentan schon tatsächlich gerade darüber nachdenke, ob ich das vielleicht ändern sollte. Weil der Begriff Femme, das ist auch schon eigentlich ein ganz spannendes Thema, worüber wir auf jeden Fall ein bisschen reden könnten, gerade sehr doll auch benutzt wird oder immer mehr benutzt wird von Leuten, die sich so außerhalb der Queer-Szene bewegen und auch außerhalb der Butch-Femme-Szene bewegen. Und eigentlich fühle ich mich der Queer-Szene und auch der Butch-Femme-Szene sehr verbunden, oder das sind eigentlich so meine beiden, also eigentlich so eine der Hauptbezugswelten für mich. Und deswegen ist mir das eigentlich relativ wichtig, diesen Bezug auch irgendwie deutlich zu machen. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht sein könnte, dass das vielleicht irgendwann mit Femme gar nicht mehr geht, mit dem Begriff Femme. Hm. Also vielleicht so ein bisschen als Abgrenzung zu der Verwendung des Begriffs außerhalb dieser Szene. Darüber können wir bestimmt später nochmal, das finde ich auch spannend, darüber später nochmal zu reden. Ja. Ich erzähle einfach mal, ich dachte, ich erzähle einfach mal kurz, wie ich zu Femme gekommen bin. Das ist ja vielleicht. Oh ja. Ich hatte nämlich eigentlich einen ganz lustigen Zugang, nämlich einen universitären Zugang zu Femme. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und zwar habe ja Gender Studies studiert, Gender und Queer Studies. Und muss ich meinen Pulli ausziehen? Der klötert hier so rum. Oh. Stört wahrscheinlich nicht, ne? Gut, wenn es dich nicht stört. Ich habe noch, bevor ich mich selbst als Butch identifiziert habe, habe ich ein Seminar gemacht, wo ich dann tatsächlich das erste Mal was von Butch Femme gelesen habe. Es ging um so, wie hießen diese Seminare immer? Soziale Bewegungen, ne? Mhm, ja. Also in den Queer Studies so ein Seminar über soziale Bewegungen aus dem, grob aus dem Queer-Bereich. Oder aus dem Bereich, was man irgendwie so vielleicht unter Queer verstehen könnte. Und da ging es unter anderem um Butch Femme, also um die Butch Femme-Bewegung. Dann wiederum bei mir ja dann tatsächlich doch auch aus dem amerikanischen Kontext, weil ich nur Texte gelesen habe, die aus dem US-amerikanischen Kontext kamen. Und ich habe speziell Texte von Femmes gelesen. Sollte ich jetzt Femmes sagen? Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, ne? Wem denn? Joan Nestle zum Beispiel habe ich gelesen. So eine von den Ur-Femmes, so ein Femme-Urgestein, die schon ganz, ganz lange Texte schreibt, mal mehr, mal weniger auch wissenschaftliche Texte oder halt sehr biografische Texte und sehr wohl überlegte Texte, wo sie sich viele Gedanken macht zu Femme, was das sein kann, was es bedeutet, wenn man sich als Femme identifiziert, was so die Schwierigkeiten in Femme-Kontexten oder Butch-Femme-Kontexten oder sowas sind. Ganz tolle Texte und auch schon ganz, ganz lange. Also wenn man sich mit Femme irgendwie oder mit Femme-Geschichte auseinandersetzen möchte, dann ist die auf jeden Fall ja, so eine Art Meilenstein schon. Also die hat schon einfach sehr viele Texte, auch, finde ich, sehr viele wichtige Texte geschrieben. Aber das ist jetzt noch egal. Da habe ich dann tatsächlich das erste Mal was über Femmes gelesen oder über Butch Femme. Und offensichtlich fand ich das so spannend oder auch so persönlich für mich spannend, dass es mich sozusagen nicht mehr losgelassen hat. Bis wahrscheinlich dann zu, also ich habe mich dann relativ kurze Zeit dann halt irgendwie auf so einer Art theoretischen Ebene damit beschäftigt, bis ich dann dazu gekommen bin, mich als Butch zu identifizieren, und da war es dann sowieso auch so, dass dann Femme relativ praktisch auch in meinem Leben wurde. Hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, nicht wahr? Also meine Identifikation als Butch damals hatte dann auch direkt was damit zu tun, dass ich dann auch so ein Begehren auf Femmes auch ausgerichtet habe. Oder zumindest irgendwie eine Art von Begehren auf Femmes oder Femininität ausmachen konnte. Dann habe ich Marlene kennengelernt. Und dachte, sie ist eine Femme. Tja. War sie dann später auch. Tja. Und dann hat sich das so entwickelt, ne? Dann habe ich mich noch weiter mit Femme beschäftigt. Da ist ja auch ein Artikel dabei rausgekommen. Ja, es ist auch ein Artikel dabei rausgekommen. Wir können auch vielleicht später nochmal vielleicht das Buch auch nochmal unten drunter schreiben. Ne? Ja. Also wenn sich Leute... Als Leseempfehlung nicht, genau, unter den Weihnachtsbaum. Genau. Wir geben noch eine Leseempfehlung für alle, die sich wirklich doll mit Femme beschäftigen wollen. Es ist gerade ein sehr schönes Buch rausgekommen aus dem deutschsprachigen Raum. Das erste sozusagen. Das erste deutschsprachige Femme-Buch, genau. Also es gab schon mal, das kennen vielleicht auch einige, es gab aus dem Querverlag schon mal ein Butch-Femme-Buch aus dem deutschsprachigen Raum oder ein deutsches Butch-Femme-Buch. Aber das ist auch schon, ich weiß gar nicht, wann das... Das ist so 90er. 90er, ne? Das ist ganz schön lange her, auch schon wieder. Das Femme-Buch ist jetzt gerade rausgekommen. Genau. Joan Nestle hat, glaube ich, auch das Vorwort geschrieben, ne? Oder den Gruß oder sowas. Oh ja, da kam gleich irgendwie was im Lesen von. Oh. Und du? Steff? Ich habe so einen Konfrontationszugang zu dem Thema. Ich habe nämlich auf einmal eine Beziehung geführt mit einer Nachbarn. Das ist auch ein guter Zugang, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Also ich habe mich vorher überhaupt gar nicht mit weder mit Butch noch mit Femme irgendwie beschäftigt oder irgendwie auseinandergesetzt oder irgendwas wissentlich gelesen oder mir überhaupt da irgendwie Gedanken drüber gemacht. Also zumindest über Butch Femme als zusammen, also als irgendwie als Konzept oder als Praxis. Praxis, na, als Praxis. Butch Femme als Raum. Als Raum. Genau. Wir räumen ja alles. Wir räumen alles. Butch Femme als Raum. Nein, also ich hatte mir, bevor irgendwie wir zusammengekommen sind, habe ich mir dann schon irgendwie so ein bisschen zumindest über Butch Gedanken gemacht, aber auf keinen Fall irgendwie jetzt ernsthaft mich über längere Zeit oder irgendwie intensiver oder mit irgendwelchen Texten oder sonst irgendwas mit Femme auseinandergesetzt. So. Das ist auch eine sehr privilegierte Position oder auch eine sehr ignorante. Weil, also sowas irgendwie Sichtbarkeit und irgendwie Wahrnehmung, gerade in Queer-Szenen angeht, also finde ich schon, dass es so an der Stelle, dass das irgendwie ein Beispiel ist für die Stelle, dass man irgendwie durchaus sich in bestimmten Räumen bewegen kann, eben ohne mit dem Thema in Berührung zu kommen. Und dabei aber eigentlich schon die ganze Zeit ganz konkret mit Menschen zu tun hat. Und deswegen hat das tatsächlich erst eine Rolle gespielt, als wir zusammengekommen sind. Weil es ja dann auch eben darum geht, oder darum ging irgendwie, dass ich Teil von Dynamiken bin und Teil von eben Beziehung und Begehren. Darin ja dann wiederum Femme eine Rolle spielt. Und das war dann so, also das war jetzt mal so ganz grob halt mein Zugang zu einfach einem praktischer, der irgendwie parallel passiert ist oder nachträglich oder so, oder eingefordert wurde, vehement. Echt, wurde Setz dich damit auseinander, ja. Du Sau! Ja, die Sau vielleicht nicht, aber ich kann mich schon daran erinnern, dass ich da schon sehr darauf insistiert habe, dass Steff sich damit mal auseinandersetzen soll. Echt? Ja. Das war mir schon wichtig. So. Dass das. Jetzt mit Femme oder mit den Femme. Dynamiken oder mit ja, alle, euren Positionen? Mit allen. Setz dich mal mit allem auseinander. Okay. So, Steff. Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Sich mit allem auseinandersetzen. Nach dem Zeitpunkt hat er mein Studium auch irgendwie so ein bisschen... Nein, das stimmt nicht. Das war schon vorher. Das kann ja gar nicht sein. Das studierst du doch. Das kann ja gar nicht sein. Juck, nee, aber lustigerweise habe ich das überhaupt, also habe ich das bis zum heutigen Tage immer noch nicht groß in meinem in irgendwie akademischen, universitären Zusammenhängen gemacht. Also irgendwie nur durch andere, durch Texte mal so irgendwie lesen oder durch Joko deinen Text, deinen Artikel irgendwie lesen oder da irgendwie sozusagen an der Entstehung irgendwie die mitzuerleben und so und darüber, aber in nicht in Seminaren oder sonst irgendwelchen universitären Zusammenhängen habe ich da, wobei ich tauchte da, vielleicht tauchte mal in irgendeinem Text irgendwie dann Femme als ein Wort auf, genauso wie irgendwie Femme als, also in diesem Seminar irgendwie, als unser Podcast gezeigt wurde, kurz auftauchte, aber es trotzdem, also nicht irgendwie, es gab eben nicht diese, sowas wie die Texte. Das ist ja spannend, weil ich mindestens 3 Seminare weiß, in denen explizit über Femme gesprochen wurde. Das kommt dann wahrscheinlich auf die DozentInnen an. Ja, würde ich mal sagen, hatte ich eine privilegierte DozentInnen Beschulung. Ausbildung. Wie sagt man denn? Naja, egal. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und auch immer, wenn es um Also es waren immer Seminare, in denen es halt um kritische Praxen halt auch ging. Irgendwie. Oder um Bewegungen oder sowas. Um Politik. Also ich habe, also das, daran hängt es vielleicht auch, dass für mich ist Bodschwamm halt auch ein sehr, so ein sehr starkes Konzept, weil ich das von Anfang an immer in Verbindung hatte mit Bewegungen und mit Politiken und mit Widerstand und so, oder Widerständigkeit und sowas. Und lustigerweise ist mir eben noch eingefallen, als du meintest, du hast dich irgendwie vorher vielleicht schon mal mit Butch auseinandergesetzt, aber jetzt auf jeden Fall nicht mit Femme. Finde ich es ganz lustig, dass mein Zugang sozusagen, also ich hatte vorher quasi keinen Zugang zu, jetzt verzettel ich mich gerade, nein, also ich hatte quasi keinen Zugang zur Lesben-Szene, sondern eigentlich erstmal zur Butch-Femme-Szene. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. Also jetzt fällt mir auch ein, bevor ich noch das im akademischen Rahmen kennengelernt habe, kannte ich auch schon Femmes. Wusste nur damit wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht so richtig viel anzufangen, würde ich sagen. Ja, geht mir ähnlich. Zumindest so ein bisschen, auch wenn sich das in den letzten Jahren nochmal intensiviert hat. Femmes im Umfeld. Mhm. Ja, und irgendwie meine Wahrnehmung hat sich auf jeden Fall auch verändert. Also dass irgendwie sozusagen so Leute, denen man begegnet, irgendwie zu kategorisieren oder sowas, gehört Femme halt für mich auch dann ganz selbstverständlich dazu, als irgendwie als eine Art Schablone von meinen Zuschreibungspraxen oder sowas. Also so mit dem Ergebnis, dass man denkt, ach, das könnte eine Femme sein. Mhm. Ich überlege gerade, wann mir das erste Mal Femme über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, ich. Also, so genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Es verschwimmt irgendwie. Es hat auf jeden Fall keine Rolle gespielt. Also, ich glaube, ich wusste, was das ist. Aber. Es hatte mit mir einfach nichts zu tun. Deswegen ist es halt einfach. In vielen Dingen, die man irgendwie so wahrnimmt, ne? Irgendwie untergegangen. Woran ich mich auf jeden Fall noch sehr gut erinnere, ist, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, ich habe in der Zeit, in der ich angefangen habe, mich so in der Queerszene zu bewegen, allerdings kannte ich da eigentlich noch nicht wirklich Leute, mit denen ich jetzt wirklich regelmäßig zu tun hatte, sondern ich hatte wirklich gerade mal so die ersten Leute kennengelernt, wo das irgendwie so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, so Queerness. Aber mein soziales Umfeld, ne, also das war nicht der Zeitpunkt, wo, also mittlerweile würde ich mal sagen, quasi mein komplettes soziales Umfeld, was ich mir selber gesucht habe, hat irgendwas mit der Queerszene zu tun. Nicht nur, also ne, es gibt natürlich Ausnahmen, aber relativ viele Leute. Und damals war es halt genau umgedreht, also ich kannte halt quasi niemanden. So. Und da habe ich, also da muss ich auf jeden Fall schon gewusst haben, dass es halt irgendwie sowas wie Butches und Femmes gibt. Und konnte damit aber überhaupt nichts für mich anfangen, das habe ich ja schon gesagt. Und habe dann aber Träumen in Erwachenden Morgen gelesen. Also wir konstatieren, Träumen in Erwachenden Morgen, Stone Butch Blues, ist nicht nur für Butches ein Initiationsbuch, sondern durchaus kann es auch für Femmes. Ja, aber na, das war nämlich alles ganz anders. Nämlich mit Umwegen. Ich habe das gelesen, weil ich halt irgendwie, ich glaube, ich bin in die Bibliothek gegangen und dachte, ich hatte so Lust, irgendwie mir so ein paar Bücher, einschlägige Bücher zu besorgen. Einschlägige Bücher. Und ich glaube, ich habe mir da mitgenommen, Träume in den erwachenden Morgen und Karin Susan Fessel, Bilder von ihr. Ah, ja. Das ist Steffs Lieblingsbuch. Ja. Wirklich? So traurig. Ja, ich habe so dramatisch. Also, ich muss sagen, eine echte Butch, ne? Bilder von ihr habe ich, glaube ich, 4 Seiten gelesen und habe gedacht, was für ein Dreck. Hat mich total gelangweilt, fand es total schlimm, irgendwie diese selbstbemitleidende Leier. Fand's ja, einfach, das ändert sich auch nichts daran. Das ja. ist einfach genau gleich. Also ich habe es nicht zu Ende gelesen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich weiß noch nicht mal genau, worum es geht, das ist mir auch egal, ich fand es einfach total langweilig irgendwie und habe es dann wieder weggelegt. Und dann kommt Träume in der wachenden Morgen und es geht gleich auf Seite 2 mit dem selbstbemitleidenden Leier. Naja, Träume in der wachenden Morgen, für die Leute, die es nicht kennen, ist halt die also eine Butch erzählt so aus ihrem Leben und es ist quasi aus der Ich-Erzählung so, boah, was ist das, 50er, 60er Jahre, pre-Stonewall auf jeden Fall, Geschichte. Und es ist eigentlich eine Becoming-Butch-Story. Also keine Coming-of-Age-Story, sondern eine Coming-of-Butch-Story. Also es geht so um die Entwicklung zu Butch hin und das, was sie halt da erlebt und so, und es ist alles so sehr Working Class und so, und das, man, und es kommen halt Femmes auch darin vor. Und ich fand die alle so schlimm. Also ich fand, also ich, ne, wie gesagt, ja, ich fand die Butch auch schlimm, aber ich fand die Femmes noch viel schlimmer. Also ich, ne, man muss also disclaimen, ich hatte überhaupt nicht im Ansatz das gelesen mit, das könnte was mit mir zu tun haben, ne? Aber ich weiß noch, dass ich diese Figuren alle total schlimm fand. So, also, dass ich mich total über diese ganzen Femmes geärgert habe. Also, es gab halt irgendwie die blöden Femmes, die eigentlich Heterofrauen waren und nicht gecheckt haben, dass die Person, mit der sie gerade vögeln, ein Dildo hat. Es gab die liebenden, fürsorglichen Femmes, die immer da waren, immer für die arme, geprügelte, also in wirklich ernsthaft verprügelte und vergewaltigte Butch irgendwie da waren und sie irgendwie geheilt hat von ihren Schmerzen, die sie auf der Straße erfahren hat. Und ansonsten hatten sie auch eigentlich quasi nichts zu tun, so in diesem Buch. Und ich dachte noch irgendwie, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, also was ist denn, was sind sie? Also es war wirklich so diese blöde Weibchen-Nummer irgendwie, wo ich irgendwie, also das war irgendwie schrecklich. So. Ich würde auch sagen, also das Femme-Bild in Stone Butch Blues ist, eignet sich echt nicht besonders gut als Identifikationsvorlage. So null modelmäßig. Überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht, nee. Also was ich halt schon ganz interessant fand, ich glaube, den einzig interessanten Aspekt an, so im Nachhinein, fand ich so diese, was halt auch, wie ich mittlerweile weiß, eben auch historisch gar nicht so weit weg ist, ist so, dass so es in diesem Buch relativ typisch ist, dass so die Butches so in irgendwelchen Fabriken arbeiten und irgendwie so an irgendwelchen Fließbändern stehen und die Femmes als Prostituierte arbeiten. Und das fand ich halt insofern interessant, weil es ja schon so ist, dass so wie viele Chancen hatte man als feminine Person, wenn man keine Lust hatte, Hausfrau zu sein und auf jeden Fall zu heiraten und auf jeden Fall Kinder zu kriegen und sich darum zu kümmern, dass es dem Mann gut geht. Da ist eigentlich nicht viel übrig geblieben außer Prostitution. Und also irgendwie fand ich diesen Aspekt so ganz interessant, so dass halt die femininen Personen in dieser Geschichte halt, oder die Femmes in dieser Geschichte, nicht alle, aber einige eben als Prostituierte gearbeitet haben. Und irgendwie fand ich so diese Beschreibung dieses Milieus, so Working Class Butches mit den prostituierten Femmes, so, das fand ich so ganz interessant. Aber so die Femme an sich irgendwie, das Bild unabhängig davon, das fand ich irgendwie total blöd. Also, naja, und mit mir hatte das schon mal alles überhaupt nichts zu tun. Also das war schon mal klar. So. Das war ja schon mal klar. Ja. Also das, aber auch wenn ich schon vorher wusste, dass es sowas wie Femmes gibt, war das, glaube ich, trotzdem, sonst würde ich es ja jetzt nicht erzählen, schon auch immerhin eine bewusste Auseinandersetzung damit. Weil ich habe mir ja zumindest Gedanken über diese Figuren gemacht. Für mich war das auch eher so abgelegt unter femininen Lesben-Dings. Also so von wegen das Unwissen, was dann vielleicht doch irgendwo, mal irgendwo kurz aufgeblitzt ist, irgendwie unter dem Wort Femme oder unter dem Begriff irgendwie, war halt dann auch eher so feminine Lesben. So was einem so als vielleicht Mainstream-Idee oder Information irgendwie geliefert wird, halt zu diesem Begriff. Das ist, glaube ich, ja auch irgendwie erstens irgendwie so eine echt gängige Erklärung und dann zweitens auch das, womit man, wenn man irgendwie verlauten lässt, dass man sich jetzt wahlweise als Butch oder als Femme identifiziert, so ziemlich das Erste, womit man dann auch konfrontiert wird, so lesbisches Paar, die eine macht den Mann, die andere macht die Frau. Das ist ja irgendwie, glaube ich, schon irgendwie so das gängige Klischee-Mainstream-Bild zu Butch und Femme. Insofern wundert mich das jetzt nicht, dass wenn man, ohne sich damit zu beschäftigen, irgendwas davon mitkriegt, dass das dann sowas ist wie feminine Lesbe oder so. Ich hatte auch schon mal einer Schulfreundin versucht zu erklären, so am Telefon irgendwie so ein bisschen was zu Butch und Femme zu erzählen oder zu erklären, dass es echt nicht leicht. Nee. So irgendwie was verständliche Worte zu finden, irgendwie das, also einerseits war schon auch auf, also das auch irgendwie war, dass auch über Äußerlichkeiten gehen kann, so, aber auch ganz doll zu betonen, dass es das nicht muss, sondern irgendwie auch sowas wie Dynamiken und also so, dass es halt dann auch noch einfach verschiedene Ebenen gibt, auf denen da irgendwie was stattfinden kann und sowas und halt eher so ein, so kurz versuchen, was hinzustellen und dann gleich wieder ganz viel drumherum zu differenzieren und sowas, um dann irgendwie nicht aus Angst, dass dann eben nur dieses eine hängen bleibt oder sowas, dass es sich jetzt nur um ein feminines, als feminin wahrnehmbares Äußeres geht. Was ja allein da ist, ja auch schon wieder schon die nächste Frage irgendwie, wo wird was als feminines Äußeres irgendwie wahrgenommen oder als irgendwie so. Naja. Aber das ist ja auch ich finde das auch immer sehr bezeichnend, wenn man sich dann umguckt, was weiß ich, ob das jetzt im Butch-Femme-Forum, im deutschsprachigen Butch-Femme-Forum zum Beispiel ist, oder ob man sich jetzt irgendwelche autobiografischen Texte anguckt von Femmes oder so, dann gibt es halt entweder so unglaublich vielfältige Positionen von was ist Femme oder wie definiere ich mich als Femme. Oder es sind halt solche, oder ganz häufig dann auch einfach Texte, die dann scheitern. Also wenn es um so eine Beschreibung geht von was ist denn Femme oder was kann das denn sein, kommt einfach ganz schnell so der Punkt von, ja, irgendwie ist es halt auch echt schwierig zu beschreiben oder vielleicht kann man es auch gar nicht beschreiben oder vielleicht ist es einfach so unterschiedlich von Person zu Person. Dass es nicht geht, oder? Dass es nicht, ja, klar. Ich beende den Satz. Achso, Punkt. Punkt. Ja, also was ich da schon sehr interessant finde, ist, dass nicht alle, aber sehr viele Femmes, die ich kenne, eine sehr maskuline Vergangenheit haben oder eine Zeit in ihrem Leben hatten, in der sie eigentlich immer mehr mit Maskulinität zu tun hatten oder quasi auch sich und maskulin irgendwie eher in Verbindung gebracht wurde als feminin. So. Noch nicht mal unbedingt jetzt über Aussehen oder sowas gehen muss, sondern eher so über die Eigenschaften. Also das halt so dieses, also ne, so zu oder doll sehr aktiv, sehr stark, sehr, sehr dominant. Selbstbewusst. Selbstbewusst, ja, boah, auch. Also das, also ich habe schon öfter gehört von Femmes, dass die gesagt haben, dass sie halt so in ihrer frühen Erwachsenenzeit oder in ihrer Pubertät eher so maskuline Eigenschaften mit sich verbunden haben oder so. Oder eher maskulin wahrgenommen wurden oder sich auch eher maskulin verhalten haben oder irgendwie. Oder um das jetzt nicht so kleinteilig zu machen, halt irgendwie, dass Maskulinität und sie eigentlich eher zusammengepasst haben als Femininität. Und das stimmt für mich auch auf jeden Fall total. Also, ich habe an mir eigentlich total lange überhaupt nichts Feminines gesehen. So. Also, ich habe auch nicht danach gesucht, aber ich habe es auch nicht, also da war nichts. So. Also. Da war nichts. Nee. Also so in meiner Selbstwahrnehmung. Und ich glaube, das liegt zumindest bei mir daran, dass ich mit diesem Frausein einfach nichts anfangen konnte. Dass ich Frausein, also Femininität hatte halt was mit Frausein zu tun und das hat einfach nicht gestimmt. Das war ich einfach nicht. Und dann bleibt einem ja erstmal, also wenn man irgendwie so für diesen Entweder-Oder gestellt wird, dann bleibt ja dann überhaupt noch irgendwie sich bewegen zu können, sozusagen, um irgendwelche Plätze einzunehmen. Also von daher ist es ja irgendwie schon eine sehr einfache Formel. Femme sein hat für mich in dem Moment angefangen, eine Rolle zu spielen, als klar war, du kannst feminin sein und du musst keine Frau sein. So. Und da war so Femme so die Erleuchtung. Beziehungsweise wahrscheinlich noch viel einfacher irgendwie einfach dieses Ding klarzukriegen, dass Körper oder so halt nicht automatisch irgendwas bedeuten muss. Oder dass das, was der Körper irgendwie vermeint zu sagen, erstmal gar nichts zu sagen hat. In dem, was man sich dann als Identität sucht oder so. Ja, wobei das bei mir eben dann tatsächlich eher so rumstimmt, dass ich meinen Körper einmal als sehr unfeminin wahrgenommen habe. Also, ich weiß genau, dass ich das, was ich an Femininität an mir habe, das ist alles ganz bewusst erarbeitet. Mhm. Das ist alles, das weiß ich ganz genau, das ist alles total erarbeitet. Jedes einzelne Stück an meiner Femininität ist eine erarbeitete Femininität. Und das mit Schuss hier. Femininität mit Schuss. ja, also das und das macht für mich auch Femsein total aus. Für mich. Also dass die Femininität von mir entwickelt wurde. Ja, also es gibt ja auch Femmes, die sagen, sie waren schon immer Femme und das ist für sie total natürlich und sie können sich auch nichts anderes vorstellen oder so. Aber bei so den Leuten, die halt sich sehr wohl was anderes vorstellen können oder sehr wohl irgendwie ihre Femmes als so erarbeitete Femininität verstehen, finde ich das total typisch. Oder verstehe ich das auch sehr gut, weil ich glaube, dass gerade dann Femmes oder Femininität nochmal so ein extra Ding an Überlegung braucht, weil es halt, also ich glaube, das Problem an Femmes ist, dass in so einem Mainstream-Verständnis von Geschlecht, das einfach sehr schnell übereinander geht. Also Frau sein, Feminin sein, passt einfach in so einem Mainstream-Verständnis von Geschlecht total gut zusammen. Und wird halt total schnell zusammengepackt und nicht mehr entkoppelt. Und während dann Butches sowieso die ganze Zeit damit umgehen müssen, also irgendwie schon von ihrem Aussehen meistens damit zu tun haben, dass sowas wie, ich mach das jetzt mal alles ganz platt, ne? Mhm. Sowas wie Frau sein und aber maskulin aussehen erstmal nicht zusammengedacht wird von der Gesellschaft, sondern irgendwie als komisch angesehen wird, kommt Butches halt irgendwie. Leben die ja halt ständig damit, dass das schon irgendwie okay ist, dass sich das irgendwie differenzieren kann oder so. Und ich glaube, bei Femmes ist halt genau dieses Problem, dass der Mainstream es halt nicht auseinanderhalten kann. Ja. Also das immer zusammenpackt, sodass Femmes sich wahrscheinlich wenn sie sich damit auseinandersetzen wollen und wenn sie irgendwie ihre Femininität als erarbeitet verstehen, dass sie sich extrem doll damit auseinandersetzen müssen, genau das halt immer wieder einzufordern, dass das nicht zusammen gedacht wird, sondern dass von irgendwie gedachter Weiblichkeit qua Geburt oder was auch immer, ist schon noch irgendwie ein Umweg zu Identifikation als Feminin geben kann. Ja. Das ist eben, also einfach darauf hinzuweisen, es ist ja eigentlich, ist es ja auch sozusagen logisch, wenn man sich irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, sich als zum Beispiel Butch-Person sich irgendwie Maskulinitäten auch anzueignen oder damit umzugehen, müsste es ja, also sozusagen ist es ja eigentlich auch nur logisch, wenn das Gleiche auch für Femininitäten? Ja. Gilt. Wir haben uns doch ein ganz schön schwieriges Thema ausgesucht, ne? So, also, aber klar, dass so dieser schöne, dieses Tuch von Natürlichkeit das Ganze dann irgendwie noch so überdeckt und dadurch extrem schwierig macht, was da eigentlich, oder so ein bisschen verdeckt einfach, was da eigentlich für bewusste Prozesse auch dahinter stecken können oder auch einfach echt mal harte Kämpfe und irgendwie ein ständiges neues Aushandeln und irgendwie Scheitern und Zweifeln und irgendwie und suchen und finden und irgendwie kleine Schätze ausgraben. So, also einfach so diese ganzen Prozesse, die einfach auch das unterstützen oder das eigentlich sichtbar machen, dass da eigentlich keine Natürlichkeit mit verbunden ist, ist auf jeden Fall deutlich schwieriger. In Verbindung mit Femme. Das irgendwie zu markieren. Oder das sozusagen, das irgendwie sichtbar wird. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich so ein Hauptaspekt. Also dieses Gemachte. Also das Konstruierte und Gemachte. Wenn Femme das für mich nicht bedeuten würde, dann würde Femme mir nicht so wichtig sein. Oder dann würde ich mich wahrscheinlich auch nicht als Femme identifizieren. Weil das für mich tatsächlich quasi der Ausweg war. So, ja. Der Ausweg aus dem Dilemma, dass ich einfach mit dieser ganzen Frau, Mann, lesbisch, hetero, bi Welt irgendwie, das ist mir so schwer gefallen, da irgendwie das Gefühl zu kriegen, dass das irgendwas mit mir zu tun haben könnte. Dass Femmes da für mich der Aha-Effekt war. Und dann habe ich aber auch und das darf man ja auch mal nicht vergessen, ich habe wahnsinnig viel Support bekommen dann auch in der Zeit. Also ich habe in meiner Femme-Entwicklung dann sehr viel mit, ja, was weiß ich, ne? Ich habe halt mit Femmes zu tun gehabt und ich habe mit Butches zu tun gehabt und ich habe mich in dieser Welt einfach total wohl gefühlt und es gab eine Zeit, in der ich mich sehr doll. Also es gab so eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, ich muss mir aber auch das, was so Butches zugeschrieben wird, irgendwie, ich muss mir das irgendwie bewahren oder ich muss das irgendwie behalten. Sonst wenn ich jetzt einfach nur sage, ich bin eine Femme, dann fehlt total viel, weil dann fehlt so dieser ganze, das Ganze, was ich so mit Maskulinität in Verbindung bringe oder so und was mit mir so, dass das dann irgendwie alles so weg ist. Und deswegen gab es dann so eine Zeit, in der ich da, was auch sehr typisch ist, irgendwie einfach auch so ausprobiert habe und so wie sich so bestimmte Sachen anfühlen und bin dann auf irgendwelche Partys irgendwie gegangen und oder habe mich ich weiß, dass ich mal es gab mal so eine Veranstaltung, wo ich einen Abend mich sehr als Femme inszeniert habe und einen Abend dann sehr als Butch inszeniert habe. So zum Beispiel. Solche Sachen meine ich mit irgendwie auf irgendwelche Partys. Also so, weil ich so das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt sage, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Femme, dann muss ich irgendwie total viel aufgeben. Weil das ist ja auch was immer ganz häufig passiert, wenn man so anfängt, über Butch-Femme zu erzählen, dass dann ja ganz oft dieses Ding kommt von, naja, aber Menschen sind doch nicht nur maskulin und nur feminin und das ist doch so total Schwarz-Weiß-Denken und das geht doch nicht so und das ist doch eigentlich was wir alle nicht wollen und so. Und Und es hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann begriffen habe, dass es das ja auch gar nicht muss. Also dass es halt, dass ich ja meine Femness genau so füllen kann, wie ich das möchte. Und wie ich es für richtig halte. Und das ist ja genau das Coole daran, dass ich halt irgendwie eben nicht meine ganzen Eigenschaften, die ich eher mit maskulinen Sein irgendwie in Verbindung bringe. Oder zum Beispiel meine schwule Ader, ja, irgendwie, dass die, wo eigentlich auf dem ersten Blick erstmal so Femness überhaupt keinen Platz zu haben scheint, dass halt diese ganzen Sachen, dass das alles geht, weil ich das ja selber bestimmen kann. Ich kann ja ganz alleine bestimmen, was ich da mit verbinde und wie ich das fülle und wie ich das lebe und welche Teile ich inszeniere und welche für sich für mich richtig anfühlen. Und das fühlt sich sehr frei an. Also das fand ich dann total toll. Als der Groschen dann mal gefallen war, und ich dann gemerkt habe, das funktioniert alles total gut, das geht alles ganz wunderbar miteinander. Und wenn ich mich gerade mich sehr schwul fühle, dann bin ich halt eine Femme und schwul. Dann ist das eben so in dem Moment. Und dann ist gut. Es ist halt nur die Frage, warum dann trotzdem Femme, ne? Könnte ich ja auch sagen, ist ja irgendwie alles nix, irgendwie. Oh, das ist aber, glaube ich, auch eine echt schwierige Frage. Aber es ist vielleicht einfach so dann für einen irgendwie dann eine Basis oder sozusagen irgendwie ein, wenn man was gefunden hat, wo man sich irgendwie wohlfühlt, was weiß ich, wenn es ein Kleidungsstück ist, dann kann man erstens irgendwie noch immer bestimmen, irgendwie welche Farbe das hat und was da irgendwie noch an Zeug drauf ist oder wie man sich dann darin bewegt, also mal so auf der bildlichen Ebene gesprochen. Dass man sich halt trotzdem immer noch am wohlsten eben darin fühlt oder darin dann erst eben sieht, wieder die Möglichkeiten, sich darin freier zu bewegen. Ja, also ich denke auch, letztendlich ist es auch ganz dort auf so einer Gefühlsebene. Ich sehe Femmes oder ich treffe Femmes und ich merke einfach, ohne da groß drüber nachzudenken, dass ich irgendwas mit denen zu tun habe. Also mit den meisten Femmes kann ich einfach was anfangen. Und weiß, ne, also es ist halt irgendwie so Sister, weißt du? So. So, ein Gruß an alle Femmschwestern. Stößchen. Ein Stößchen an alle Femmschwestern. Genau. Ja, ich durch sein stark. Ja, ich finde, ja, es ist halt wirklich, ich finde, dass ich fühle mich halt verbunden. Und zwar wirklich auf so einer, also ich bin da nicht Alliierte, sondern das ist so, ich sehe was und ich sehe, alles klar, ja, kenne ich. So. Anders bei Butches. Bei Butches ist es halt eher so, da denke ich bei manchen Sachen, ja, kenne ich, und bei manchen Sachen denke ich aber auch, nee, finde ich irgendwie aber gut. Ja. Also von daher bin ich ja eine sehr klassische Form, weil ich mein Begehren sehr doll auf Maskulinität ausrichte, was ja doch auch einem sehr klassischen Formbild entspricht. Findest du Stefan nicht jetzt so? Ich finde euch total gut. So maskulin. Naja. So maskulin, ja, finde ich gut. Das ist jetzt mal eine große Neuigkeit, Jocke. Wie lange sind wir jetzt zusammen? 5 Jahre. Alter Schwede. Das müsste ich kurz. Nein, also ich hätte es nicht mit dir ausgehalten, wenn ich dich nicht gut finden würde. Das ist ja ein Match. Ja, ne? Ja. Och, jetzt bin ich mal beruhigt. Woher kommt denn das? Ach so, Studentenfutter. Tisch. Das war jetzt aber. Hier liegt Studentenfutter rum. Jetzt, man muss ja auch mal ein bisschen an die Leute denken, die jetzt nicht hier in der Küche sind. Also hier liegt Studentenfutter rum. Ich wusste. Studierendenfutter liegt hier rum und ich wusste nicht, woher es kam. Aber dann ist es mir eingefallen, dass ich es ja vorhin auf den Einkaufszettel geschrieben habe. Okay. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Nein, ich wollte nämlich noch sagen, dass mit. Warum dann eigentlich doch Femme? Das finde ich auch eine relativ spannende Überlegung. Beziehungsweise was diese Basis irgendwie so darstellen kann, finde ich eine relativ spannende Überlegung. Mir geht es, glaube ich, gerade so ein bisschen ähnlich, weil ich ab und an mal die Frage bekomme, wenn ich jetzt Transmann bin oder trans oder sowas, kann ich denn dann eigentlich noch Butch sein? Und dann berührt es ja eigentlich den gleichen Punkt. Also was... Warum trotzdem? Oder? Warum trotzdem? Ja. Oder was ist denn dieses Femme-Ding da im Hintergrund? Weshalb es halt dann auch für besonders maskuline Femmes oder für Leute, die halt irgendwie gar nicht so richtig sich jetzt da ähnlich wie andere ausdrücken oder so, aber trotzdem halt Femmes sind oder so. Also am besten verstehe ich mich mit Femmes, die halt denen das auch diese Dekonstruktion von Weiblichkeit einfach total wichtig ist. Also nicht von Femininität, sondern also die Konstruktion von Femininität und die Dekonstruktion von Weiblichkeit. Ich glaube, das, also am besten verstehe ich mich halt mit denen. Also das wären dann wahrscheinlich so queere Femmes, ne? Wahrscheinlich, ja. Also, ich weiß, ich habe vor mal die Hüte. Nee, was hab ich im Mund? Yum. Acrylamid. Acrylamid habe ich kurz im Mund gehabt. Und schmeckt's. Ja. Ich finde dafür, dass es irgendwie einfach nur so blöde Supermarkt-Lebkuchen sind. Acrylamid-Haufen sind. Lecker. Ich glaube, auf so einer ganz blöden, praktischen Ebene, ja. Es gibt Momente, da macht es mir extrem Spaß, mich in Dingen zu bewegen oder Dinge mit mir anzustellen oder Dinge zu tun, die gemeinhin als feminin wahrgenommen werden. Jetzt nehmen wir mal ein ganz blödes Beispiel, was für mich sehr typisch ist. Ich lackiere mir immer die Fingernägel. Also die Tage, an denen ich, also seit, keine Ahnung, 4 Jahren vielleicht oder so, habe ich eigentlich immer die Fingernägel lackiert. Und sie sind auch immer ziemlich lang. Das ist für mich so eine ganz bewusste Inszenierung von Femininität. Ich habe mir einen Aspekt rausgenommen, aus so, was man so als feminin bezeichnet, und das finde ich irgendwie gut. Du hast da Schoki am Ding. Ich weiß. Ich finde es total toll, wenn ich andere Personen treffe, mit denen ich mich über zum Beispiel diesen einen Aspekt von Femininität, nämlich Nagellack, austauschen kann. Und ich weiß einfach, dass die, genau wie ich, wissen, dass wir uns hier gerade nicht über Nagellack unterhalten, weil Frauen sich eben über Nagellack unterhalten, sondern weil wir das als bewusste Inszenierung von Femininität einsetzen. Und deswegen finde ich es gut, eine Femme zu sein. Also das ist dann dieses deswegen trotzdem, weil diese ganzen Sachen mir total wichtig sind. Da irgendwie mich drin zu bewegen. Mit wem sollte ich mich denn sonst über Nagellack unterhalten? Mit den Verkäufern, Verkäuferinnen bei Booten. Ja, aber da muss ich mir dann irgendwie anhören, dass irgendwie... Das passt so gut zu deinen Augen. Ja, das kann ja auch gerne zu meinen Augen passen, aber es ist halt irgendwie... Ich glaube, mir ist dieser Aspekt einfach echt so wichtig, irgendwie, dieses Inszenierte. Wobei mir vorhin tatsächlich auch nochmal aufgefallen ist, dass die erste Person, die sich hingestellt hat und gesagt hat, du bist eine Femme, das war Joke. Hoch. Ich so, und dann so, das war ich selbst. Ja, das war tatsächlich. Ich gerade schon sagen, irgendwer hat sich hingestellt und hat gesagt, du bist eine Femme. Ja, das warst du, auf jeden Fall. Allerdings auf Nachfragen von mir. Ob das und das Auftreten auf der und der Party jetzt eigentlich irgendwie Femme war. Und dann hat Jürgen gesagt, ja, das war eigentlich schon, doch, das war schon Femme. Und da kommen wir dann auch schon wieder zum nächsten Problem. Klassisches Femme-Problem, bin ich überhaupt eine richtige Femme? Ja, das wollte ich vorhin auch schon sagen, genau. Das wollte ich vorhin noch sagen zu diesem, wo sind die Grenzen von Femininität? Weil das ja auch so eine total typische, soll ich jetzt Einsteiger-Frage sagen? Also so eine total typische Frage von Leuten. Sag doch Einsteiger-Innen-Frage. Einsteiger-Innen-Frage. So eine total typische Frage von Leuten, die sich relativ neu als Femme oder Butch identifizieren, ist ja sowas von, wenn ich das und das mache, darf ich das jetzt auch noch machen, wo ich jetzt eine Femme bin? Oder wenn ich eine Femme bin, darf ich dann überhaupt noch? Oder wenn ich so gerne mache, bin ich dann eine richtige Femme? Oder eigentlich nur so eine halbe? Daran hatte ich mich erinnert, als du dann meintest, wenn dann der Groschen fällt, dass das nämlich auch alles geht. Ja. Wahrscheinlich ist man dann eine gesettelte Femme oder eine beruhigte Femme oder eine zu Hause angekommene Femme oder was auch immer. Ja. Warum? Was sind die Punkte, bei denen du überlegst, ob du nun eigentlich eine richtige Femme bist? Na, mittlerweile passiert das jetzt nicht mehr so oft. Keine Ahnung. Naja, dann geht man auf so eine Party und dann sieht man da so diese ganzen wahnsinnig gut aussehenden femininen Personen, diese Femmes. Und die sind einfach alle so total zurechtgemacht und bewegen sich so in dieser Femininität, so wie Göttinnen. Und dann steht man so daneben und denkt so, das schaffe ich nicht. Und dann denkt man so, man scheitert so daran, irgendwie so an diesem Bild, was ist ja auch irgendwie. Femmes werden ja auch immer gerne so als so adorable irgendwie hingestellt und so. Und das ist dann so, die sind dann so ganz total begehrenswert und können damit auch so total gut spielen, so mit ihrem begehrenswert sein und so. Und dann hat man irgendwie gerade mal mit 26 das erste Mal gelernt, wie man sich einen Lidstrich halbwegs vernünftig zieht und ist überhaupt nicht irgendwie sicher in diesem ganzen, ich bin jetzt mal so adorable hier, so. Watch out, here I come, I'm adorable. Genau. Und dann kommt, und das sind dann schon so Punkte, wo ich dann irgendwie auch gedacht habe, na, das schaffe ich gar nicht. Oder, und keine Ahnung, natürlich hat das auch was damit zu tun, dass man irgendwie gut gefunden wird oder so, ne? Also, wenn man dann halt hört, irgendwie, dass halt irgendwie es durchaus Butches gibt, die auf genau das stehen, auf so Femmes stehen und auf diese Femininität stehen und so. Und dann kommt so diese Überlegung, ja, falle ich jetzt in diese Kategorie rein oder nicht oder so, in meiner ganzen lauten, dominanten Art, die sich im Winter nie die Beine rasiert und irgendwie, keine Ahnung, und irgendwie. Ich kann übrigens bis heute mir keinen Lidstrich ziehen. Jetzt bist du schon über 30. Das Geld immer noch nicht. Und überlegt sich dann irgendwie, naja, wie kann ich denn überhaupt gerecht werden? Ich will ja gerne, ich möchte ja gerne die begehrte, also nicht immer, ne, aber so irgendwie doch irgendwie ab und zu mal irgendwie gerne so die genau für diese Art von Femininität, aber dann auch wirklich, weil es feminin wahrgenommen wird, irgendwie begehrt werden. Und man clasht das so mit den eigenen Ideen davon, was denn so feminin begehrenswert ist. Und dann kann das schon mal passieren, dass man dann an den Punkt kommt und denkt so, naja, gut, Femme in Training vielleicht, aber so eine Femme, die steht doch da drüber, oder keine Ahnung irgendwie. Oder das ist aber auch sehr Foucault. Werden, einfach immer Femme werden. Ja, das ist ja jetzt nicht so meine Baustelle, kann ich nicht so sagen. Aber ich finde das auch so ein bisschen so ein Butch-Problem, ehrlich gesagt. Also so dieses, ich finde es relativ typisch, dass so Butch-Gruppendynamiken entstehen von, wir müssen den Femmes huldigen oder die Femmes sind so die Göttinnen oder die werden so überhöht und so. Dabei scheißen die auch, ne? Die scheißen auch, ne? Wenn zwar Glitzer, aber die scheißen auch. Nein, also ich finde das schon, das macht auch so. Nein, das müsst ihr jetzt nicht glauben. Wenn ihr kein Glitzer scheißt, ihr seid trotzdem Femmes. Alle Hörenden. Ich finde, das macht halt einen schwierigen Anspruch dann. Mhm. Also wenn irgendwie so ein Haufen Butches irgendwie so von, also so Femmes so auf so einen Sockel stellt und die so überhöht und die so. Die sind halt so perfekt irgendwie, dann macht das natürlich irgendwie für die entsprechenden Femmes, die dem jetzt nicht so ganz entsprechen können, macht das ja einen totalen Druck. Es geht ja deutlich über dieses sich gegenseitig wertschätzen, was ja, finde ich, auch sehr bezeichnend ist, irgendwie so in Butch-Femme. Für Butch-Femme-Szene oder für Butch-Femme-Community oder Dynamiken. Aber das geht an der Stelle, finde ich, auch so ein bisschen drüber hinaus, weil es so dieses Bild ist, was dann eben dieser Mythos, der da irgendwie auch immer aufrechterhalten wird, dieses so Göttin. Also was natürlich irgendwie, es macht natürlich auch irgendwie Spaß oder es kann sich auch gut anfühlen irgendwie, aber natürlich baut es gleichzeitig dann auch eben den Stress auf der Seite, dann irgendwie irgendetwas entsprechen zu müssen. Also ich glaube, es ist so ein man muss da ziemlich doll aufpassen, halt nicht zu weit zu gehen. Ich glaube, bis zum gewissen Punkt ist es halt genau diese Wertschätzung von, okay, da ist jemand in einer offensichtlich sexistischen Welt feminin und das muss gewertschätzt werden und das ist toll. Aber der Schritt zu weit wäre dann halt irgendwie so dieses Unnahbare, was für mich auch immer sehr doll eigentlich so eine Übernahme von heteronormativen sexistischen Frauenbildern ist. So Frau als so die Überhöhte, die Perfekte, die halt... Die Heilige. Die Heilige, genau. Mhm. Die keine Fehler hat und die auch nicht irgendwie... Die halt nicht menschlich ist irgendwie. Und das finde ich dann schwierig, wenn das in Butch-Farm-Kontext und so weiter produziert wird. Oder noch so ein weiteres Bild von irgendwie so die Frau, die irgendwie dennoch auch dominant sein kann. Dass darüber ja auch irgendwie so ein, dass es auch als irgendwie immer sehr unnahbar gilt und unerreichbar und so. Stimmt, das ist natürlich dann eine Ebene, die kritisch beguckt werden sollte. Ja, wobei ich halt schon auch das Gefühl habe, dass durchaus unter Femmes das auch dann in so ein Konkurrenzding halt ausartet. Genau, das kommt dann halt dazu, ne? Also ich glaube, das ist die Schönste. Ja, das hängt schon doll zusammen auch. Ich finde es halt, das ist ja auch gerade irgendwie so, auch in unserem Freundeskreis durchaus Thema, auch dadurch, dass das ist ja auch dieses, jetzt nicht das deutschsprachige Femmes-Buch, sondern das von Della Grace Vulcano gibt, das Buch über Femmes. So diese Verknüpfung von Femme mit Aussehen oder von Femme mit Visualisierung oder halt so übertriebener Femininität oder übertriebener Sexiness oder sowas. Und dann heißt das Buch auch noch Femmes of Power. Stimmt, das heißt das sozusagen, also wenn man das dann nur mit der Bildsprache zusammenbringt, ja, dass das dann eben, also sozusagen dann den Trugschluss irgendwie offen lässt, dass genau nur diese Femmes, die dort abgelichtet werden, auch nur Femmes of Power sind. Oder dass nur in dieser Darstellung oder dieser Inszenierung dann irgendwie die Power ist. Möchte nochmal. Inszenierung nicht. Das ist sehr fatal. Ja. Möchte nochmal darauf kurz hinweisen, dass das Buch nicht nur von Della Grace Vulcano ist, sondern von Ulrika Dahl und Della Grace Vulcano. Della Grace Vulcano hat die Fotos gemacht und Ulrika Dahl hat die Texte geschrieben dazu. Ja, ich weiß, aber ich glaube, es zieht sehr doll unter. Ja, es zieht darunter, aber... leidet sehr doll darunter. Ja, naja, auf jeden Fall. Also, die Texte sind nämlich eigentlich ganz gut. Also, die Bilder sind auch gut, ne? Also so, aber es ist halt irgendwie dieses Party-Inszenierungs- Klamotten-Ding und momentan so in der Queer-Szene habe ich so das Gefühl, so in der queeren Femme, Butch Femme, Trans, whatever irgendwie Szene ist es halt gerade, wenn es halt so um Femmes geht, ist es halt ganz doll dieses, also entweder bist du einfach so, gibst du dich so diesem klassischen Femme-Bild hin und bist halt so einfach so makellos schön oder du bist so trashig und so ganz bewusst so so trashig feminin. Aber zwischen, also, aber dann gibt's aber dann auch wieder nichts anderes, oder so. Also, es gibt dann schon so diese Abkehr von diesem hochstilisierten, perfektionierten Schönheitsbild hin zu so einem Trash. Aber Schlabberpulli und Femme sein, schwierig. Das finde ich schon schade. Ich trage nämlich sehr gerne Schlabberpullis. Und Melina hat Pau. Ja. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass das irgendwie fast die Bilder, die da gezeigt werden. Ja, lustigerweise habe ich auch bei dem Lesen dieses Buches auch nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Oh. Ich habe mir das zwar so angeguckt und dachte so, aha, das sind irgendwie so die Femmes, die da so irgendwie abgebildet sind. Und das ist natürlich sehr interessant, irgendwie mal so Texte dazu zu lesen und sich die Bilder anzugucken und so, aber. Es war dann auch schon wieder so dieser Moment von, naja, dafür bin ich dann halt irgendwie, entspreche ich halt einfach nicht so diesem Femme-Idealbild, was da so manche Leute haben, wenn sie dann gerne ein Fotoband machen wollen oder so. Ja, vielleicht hängt es halt genau daran. Also ich würde ja erstmal sagen, wir schreiben das einfach auch nochmal unten drunter, das Thumbs Up Power Buch. Ja. Das wird so eine leselastige Sendung heute, ne? Inhalt. Inhalt. Jetzt gibt es Inhalt. Ich esse eine Mandarine. Jetzt gibt's Inhalt. Vervollständige noch schnell deinen Satz. Ja. Genau. Nein, es ist, ich glaube, es ist ein ganzer Komplex, den ich jetzt hier vervollständige oder anfange. Was ich glaube, dieses Pumps of Power Buch, das spricht halt eigentlich so ein total großes Problem an. Dadurch, dass es halt ein Fotoband ist, geht es ja darum, dass Fam irgendwie dargestellt werden muss. Und einfach irgendwie dann eine Fam im Schlabberpulli darzustellen, ist ja irgendwie dann auch langweilig. Beziehungsweise Queer macht ja auch immer ganz viel mit Sichtbarkeit oder Erkennbarkeit oder so. Und dann hat man als Fam halt irgendwie schon wieder dieses Problem. Ja. Das muss ich ja irgendwie erkennen. Weiblicher Körper, weiblich irgendwie aussehen, femininen Aussehen, dann bin ich schon wieder total natürlich und dann muss ich irgendwie, wenn das dann irgendwie als subversiv gelesen werden soll, dann muss ich es übertreiben. Und, Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen Lärm machen, damit ich jetzt diesen Stollen schlachten. Und ich finde halt, also ich finde, es ist ein jetzt spritze ich hier aber auf, nicht auf meinen Rechner spritzen. Junge versucht gerade Mandarine oder Clementine zu schlachten. Das geht schon. Also ich glaube, das ist für Femmes, finde ich, ist es in der Queer-Szene genau das relativ schwierig. Wenn sie halt gerade keinen Bock haben auf anders aussehen oder so. Oder sich halt ständig zurecht machen oder viel, viel Zeit auf ihr Äußeres verwenden wollen. Noch sichtbar zu machen, dass man irgendwie durchaus große Anstrengung irgendwie unternimmt, irgendwie subversiv durchs Leben zu hoppeln. Ja. Nur leider wird das dann natürlich nicht so sichtbar. Ja. Also Femmes und Sichtbarkeit, großes Thema. Hm. Große Baustelle, großes Kino oder so. Gerade auch in der Queerszene. Ja, ich finde gerade in der Queerszene. Was ich auch noch einen sehr spannenden Aspekt von Femme finde, der sich auch immer, was sich so auch über die letzten Jahre hin verdichtet hat, ist halt so dieses Wissen darum, so an welchen wichtigen Netzwerken irgendwie Femmes mitgestrickt haben oder irgendwie wichtige Positionen einnehmen, um irgendwie Räume zu schaffen oder aufrechtzuerhalten oder sonst irgendwas und das dann häufig irgendwie untergeht oder gar nicht so benannt wird oder ähnliches. Ja, also gibt schon relativ viel Community-Arbeit, die von Femmes so gemacht wurde, auf jeden Fall. Also, so das die deutschsprachige Butch-Femme-Seite wird von einer Femme betreut, die deutschsprachige Drag-King-Community-Seite ist von einer Femme betreut worden, weiß nicht, ob immer noch, auf jeden Fall ins Leben gerufen worden. Auch so was so diese ganzen, auch so überhaupt so Drag-King-Szene ist irgendwie auch immer so ganz viel so Femme-Arbeit mit reingeflossen. Nur, dass sie halt immer nicht auf der Bühne gelandet sind, die Femmes. Oder halt dann auf der Bühne nicht als Drag, nicht als Femmes erkennbar sind, weil sie dann halt Drag-Kings sind. Oder so, ja. Also dafür, dass es kein Dresdner Christstollen ist, ist ja ganz lecker. Dafür, dass die Mandarine eine Mandarine ist, ist sie auch echt ganz schön lecker. Dafür, dass sie nicht bio ist. Oh Gott. Ja, die Bio waren verschimmelt. Es war schon relativ wenig da und dann waren sie auch noch angematscht. Nee, das muss ja nicht sein. Sonst hätten wir natürlich zum Bio gegriffen. Aber ihr hättet mir keine verschimmelten Mandarinen mitgebracht. Niemals. Ja, hätten wir keine gekauft. Und was ich auch noch irgendwie einen sehr spannenden Aspekt finde, ist die Überschneidung, also an der Überschneidung von Queer und SM. Das finde ich auch, dass dort irgendwie nochmal sichtbar sich auch mehr Femmes herumtollen. Alle pervers. Ja. Das kann natürlich, also das kann verschiedene Gründe auch haben. So, was so Butch-Femme-Dynamik, also irgendwie umgehen, bewusstes Umgehen vielleicht auch oder Wahrnehmen von Dynamiken oder irgendwie angeht, dass das vielleicht an der Stelle auch ganz gut zusammenpasst. Glaube ich auch. Oder so ein bewusstes sich hineinbegeben oder die Idee von Inszenierung, was weiß, also so, das kann bestimmt x verschiedene Gründe haben. Aber das irgendwie, dass das auf jeden Fall eine der wenigen Orte darstellt, an denen wirklich sichtbar oder auch Femmes unterwegs sind. Entschuldigung. Punkt. Oder auch Begehren. Also ich empfinde, dass so die Butch-Femme-Szene oder Butch-Femme-Bewegung oder so halt auch als sehr sexpositiv eigentlich. Also es wird einfach, ja, das ganze Butch-Femme-Konzept dreht sich halt ganz doll um Begehren. Und dann SM, da geht es auch um Begehren und um Sex. Und das liegt halt dann auch relativ nah beieinander, ne? Während es ja andere Bewegungen gibt, die zum Beispiel mit Sex eher zu kämpfen haben oder so. Also, was weiß ich, wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, feministische Bewegung oder so, da spielt ja Sex, da ist ja Sex eine total komplizierte Angelegenheit. Also, Malbot Schwamm ist SM erst. SM, genau, SM. Hui. Also in der feministischen Geschichte, ne? Ja. Ach, das ist jetzt, das ist, ich habe gerade vor kurzem mal im Internet irgendwie einen Blog-Eintrag, ich glaube, das war sogar, auf dem Mädchenblog, wo es auch über so eine Auseinandersetzung, wie geht SM feministisch sein, sich verorten oder sowas eigentlich zusammen und sowas. Das habe ich nicht gelesen. Und sowas da, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wie intensiv ich ihn gelesen habe und ich weiß auch nicht mehr so ganz, also manchmal verschwimmt ja dann auch so Kommentare und Artikel irgendwie im Gedächtnis so ein bisschen zusammen, aber es blieb auf jeden Fall so ein bisschen schon die Meinung bei mir hängen irgendwie, dass es halt immer noch ein großes Problem oder als ein großes Problem wahrgenommen wird, das irgendwie zusammenzudenken und das, oder vor allem die Meinung gibt, dass es einfach nicht zusammengeht und solche Sachen, wie kam das da drauf? Andere Bewegungen. Warum naja. SM und Butch-Femme häufig was miteinander zu tun haben könnte. Wobei, das muss man ja vielleicht auch nochmal betonen, das Ganze dann auch nicht irgendwie auf fest zugeschriebene Rollen und Positionen irgendwie hinausläuft. Also das ist nicht, es gibt nicht irgendwie die typische Butch-Position in SM-Kontexten, es gibt nicht die typische Femme-Position in SM-Kontexten. Nein, nicht nur das nicht, sondern auch Butch-Femme intern gibt es erstens keine festgeschriebenen Rollen oder festgeschriebene Positionen oder sowas, auch wenn es häufig gesagt wird oder häufig irgendwie so durchklingt oder so. Und es ist ja auch... Meinst du jetzt Rollen beim Sex oder? Ah, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass der Sex unproblematisch ist oder sowas, sondern ich glaube, was es ausmacht, ist, dass einfach sehr viel kommuniziert wird darüber oder sehr viel gesprochen wird oder geschrieben wird oder Begehren benannt wird oder so. Und ob das jetzt irgendwie, also gerade im Butch-Femme-Bereich gibt es ja dann zum Beispiel auch eine ganz große Stone-Diskussion, also über Stone-Sexualität, was, wie das sein kann, oder Stone-Körperlichkeit, also irgendwie, wie man damit umgehen kann, bestimmte Körperteile halt nicht berühren zu wollen oder nicht berührt haben zu wollen oder sowas. Das ist ja schon eine problematische Umgangsweise mit Sex, aber es ist halt eine Umgangsweise gegenüber anderen Szenen, wo halt von vornherein erstmal überhaupt alles problematisiert wird oder sowas. Also ich glaube, da finde ich dann Butch-Femme schon als sehr Sex, empfinde ich das als sehr sexpositiv. Kämpfe um Fang. Also das, den Ausblick gab es ja noch irgendwie, dass es noch um sozusagen die Kämpfe oder das. Doch, ich finde schon, dass es. Ich finde, bei solchen Sachen, die sich um Begriffe und Benennungen und Identifikation drehen, finde ich schon das Wort Kämpfe ganz passend. Das ist jetzt mal ziemlich das Thema von meines Artikels, ne? Ja, Joko, dann erzähl doch mal was dazu. Nee. Na doch. Oh, komm, mach mal. Oh Mann. Kannst ja mal so ein bisschen teasen, damit das Buch auch wirklich gekauft wird, weil es ist ein wirklich kaufenswertes Buch. Oh Mann. Ich kann ganz viel Quatsch über deinen Artikel erzählen und dann musst du alles ganz doll richtig stellen. Also ich vermute, also vielleicht könntest du einfach, Marlene, nochmal kurz das Thema von vorn aufgreifen und das nochmal etwas genauer erklären, was du meinst mit, warum der Begriff Femme jetzt nicht mehr so einfach ist für dich, oder? Ja, das ist ja immer alles so furchtbar regional auch, ne? Also die Szene ist ja wahnsinnig klein. Das stimmt, ja, Butch-Femme-Szene ist wahnsinnig klein. Kennt mal einen, kennt mal alle. Quasi, ja. Nee, ich dachte, das ist vielleicht nochmal wichtig, wo wir hier so darüber reden. Ja. Hört sich irgendwie so an, als seien irgendwie alle Butches oder Femmes. Ist ja gar nicht so, ne? Nee. Es gibt irgendwie in Deutschland das Butch-Femme-Forum. Da sind viele Leute drin. Wo wir, also zumindest Joko und ich, auch mal eine Zeit lang relativ doll aktiv waren. Mittlerweile eher so gar nicht mehr, auch schon seit längerem nicht mehr. Aber es gibt's noch. Es gibt bei Lesarion immer noch Butch-Femme-Gruppen, soweit ich das weiß. Keine Ahnung. Da hat man ja überhaupt keinen Einblick rein, wenn man nicht angemeldet ist. Mhm. Von daher, da ich da kein Profil habe. Also vor ein paar Jahren gab es da auch. Okay, nehme ich das zurück. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist es halt sehr... also wenn halt irgendwas passiert... dann kann das einfach schon sehr große Auswirkungen haben, auch wenn es nur was Kleines ist, was passiert. So, weil es eben nicht wirklich viele Leute sind. Mhm. Und es hat sich halt, also jetzt hier in Hamburg war es halt so, dass vor, oh Gott, wie lange ist denn das mittlerweile her? 3 Jahre? Vor 3 Jahren oder so, der Femmtisch gegründet. Das ist aus so einer Idee heraus entstanden, dass eben feminine Lesben und bisexuelle Frauen, es gibt überhaupt kein, wie sagt man denn dann? Es gibt nicht so was wie die Lesbe, die Bisexueller, die bisexuelle Person, die bisexuelle Frau. Also ich habe gerade festgestellt, dass der, warum eigentlich nicht? Naja. Ja, das sozusagen sich auszutauschen, hauptsächlich eben darüber oder über diesen gemeinsamen Nenner davon, dass man eben sich in einer irgendwie in einer Homo-Szene oder auch Bi-Szene bewegt und feminin ist. Und ja, also irgendwie war das, ist das halt so ein Beispiel dafür, dass, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass, dieser Femmtisch, der auch, soweit ich weiß, immer noch existiert, dass die halt wahnsinnig aktiv gewesen sind. Die haben dann irgendwie nicht nur diesen Stammtisch gemacht, sondern die haben dann irgendwie, keine Ahnung, T-Shirts drucken lassen und waren auf dem CSD irgendwie als Gruppe vertreten und so. Und haben relativ viel Arbeit in so eine Sichtbarkeit reingesteckt. Was für mich so ein bisschen problematisch an der ganzen Geschichte gewesen ist, dass halt, dass mir, wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, was bei mir so an Femme ist, eigentlich wichtig ist, dass das eigentlich da überhaupt nicht vorgekommen ist. Also dieses Ganze, also es geht halt ganz viel über so eine Natürlichkeitsschiene. So, wir sind halt, wir wollen halt unsere natürliche Weiblichkeit ausleben, unsere natürliche Femininität ausleben und suchen halt andere, die das halt auch gerne wollen. Also, und das ist halt sowas, womit ich einfach überhaupt nichts anfangen kann. Und das ist aber wiederum was eben sehr doll auf ganz, also nicht, das ist nur ein Beispiel dafür, was in den letzten Jahren häufiger passiert ist, dass eben so Femmes über so eine, wir sind eben feminin und wollen uns auch so ein bisschen abgrenzen von den maskulinen Lesben in der Szene. Also jetzt nicht abgrenzen im Sinne von, die finden wir alle blöd, sondern erstmal nur abgrenzen von, wir sind eben anders, aber wir sind eben auch Lesben oder bisexuell. Und das war mir halt einfach, das ist mir halt irgendwie zu wenig. Und das ist aber dann blöderweise auf der anderen Seite schon relativ doll sichtbar, weil sie halt sehr viel machen, so an Öffentlichkeitsarbeit, sag ich jetzt mal, oder an Sichtbarkeitsarbeit oder so. Außerdem ist es halt eine andere Szene, ne? Es geht ja, glaube ich, eher um die Lesben-Szene, während wir uns ja zum Beispiel in der Lesben-Szene quasi überhaupt nicht bewegen. Oder kaum, also schon ein bisschen, aber jetzt nicht so. Da fühle ich mich, also bei, was die Lesben-Szene angeht, da fühle ich mich halt eher als Ellie. Ellie, sagt man? Ellie? Genau, also so alliiert und manchmal werde ich reingefasst, manchmal nicht. Manchmal finde ich das richtig, manchmal finde ich das falsch, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Zuhause und nicht meine Szene oder so. Oder meine Welt oder keine Ahnung. Naja, jedenfalls ist es halt so, dass es halt schon auch noch einfach ganz unabhängig von dieser ganzen, was wir eben schon so ein bisschen gesprochen haben, so dieses irgendwie Femmes als so Inszenierung und Überhöhung und irgendwie so Party, Queer, bis hin zu Trash-Inszenierung, ist das dann wiederum so die andere Ecke, die mir aber noch weniger gefällt, nämlich so dieses, wir können Frauen sein, wir können Lesben sein, wir können feminin sein und das ist halt das, was uns verbindet. So. Und wir können Party machen. Also ich finde, das zielt halt schon auch sehr auf dieses Homo als Lifestyle-Party irgendwie. Also ich finde, es zielt immer sehr auf Partys ab. So auf das öffentliche Homo-Party-Leben. Ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch okay. Ich meine, wenn man sich in der Szene trifft, dann so eine Szene besteht halt einfach sehr, sehr viel aus Party. Finde ich das durchaus legitim. Also ich finde es legitim, irgendwie dann auch das irgendwie zu nehmen als so eine der Hauptbestandteile so einer Szene und sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen. Für mich passt einfach dieses endlich kann ich meine natürliche Weiblichkeit ausleben und trotzdem Lesbe sein Ding einfach überhaupt nicht. Oder so ein anderes Beispiel, wir waren in Barcelona und da gab es, ich weiß nicht, das habe ich auch schon mal erzählt hier beim Podcast, oder? Du hast es auch in dem Artikel geschrieben, das weiß ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon mal in irgendeiner Art und Weise schon mal erwähnt haben. Also, vielleicht beim Butch-Podcast. Vielleicht, ja. Und das halt, da gab es halt so eine Party-Ankündigung von so einer Mega-Party und da ging es halt, und das Thema war halt Butch-Fam. Und das war halt so ganz, und diese ganze Ankündigung war halt so, dass halt klar war, okay, sei für eine Nacht irgendwie, auf welcher Seite willst du spielen? Irgendwie so war auch die Frage auf dem Flyer und dann ging es halt so darum, dass man das halt so für eine Nacht mal so ist und dann das mal so sich mal so in diese Rollen schlüpfen kann oder keine Ahnung so. Das Partygender. Partygender, ja. Und das hat halt auch für mich, ne, also ich irgendwie, also mich persönlich hat es einfach auch, hat es relativ wenig mit dem zu tun, was ich mit Femmes verbinde. Was ich daran gut finde, ist, dass es halt, das ist halt sexy, ne? Also, es gibt ja auch durchaus Leute, die finden dann Butches überhaupt gar nicht mehr sexy. Das war da ja jetzt nicht so. Ja, das stimmt. Wobei, vielleicht geht es da auch um andere Butches, weiß ich jetzt nicht so genau. Um andere Butches. Andere. Andere Butches. Andere Sounds und andere Butches. Ja, mit deinem Schlabberpulli wäre es wahrscheinlich da auf die Party auch nicht reingekommen. Na, reingekommen vielleicht schon, aber ich wäre nicht als Femme wahrgenommen worden. Wird einem wahrscheinlich dann nahegelegt. So, ja. Und welche Seite willst du spielen? Jetzt hast du immer noch nichts über deinen Artikel erzählt. Nee, warum? Ich, möchtest du nicht? Och. Naja, ihr könnt ihn ja lesen. Ich weiß jetzt nicht so genau, irgendwie. Ich kann nochmal sagen, was für mich halt irgendwie spannend war an diesem ganzen. Also es geht ja darum, also für mich geht es ja bei dem Thema irgendwie darum, wie man damit so umgehen kann, wenn so ein Begriff halt anders benutzt wird plötzlich oder ein Begriff halt so umgewertet wird oder von einer anderen Gruppe übernommen wird oder sowas. Finde ich es halt spannend, was das eigentlich für erstens für die übrig gebliebenen sozusagen bedeutet. Und für mich ist halt auch dann nochmal spannend zu überlegen, warum missfällt mir das, wenn eine andere Gruppe so einen Begriff übernimmt, aus Gründen von, was fällt denn dann eigentlich weg? Oder was verbinde ich mit einem Begriff? Was verbindet möglicherweise diese neue Gruppe überhaupt gar nicht mit dem Begriff oder so? Aber das hatte ich eigentlich schon gesagt. Das war bei mir so der Punkt von Politik einfach. Also ich verstehe diese neue Femme-Fraktion halt auch als nicht besonders politisch. Also sie machen ja schon Politik. Und es geht ja, ich würde sie auch tatsächlich noch so, also sie sind ja jetzt nicht nur total natürlich oder sowas, sondern sie versuchen ja schon auch so queere Positionen noch mit einzubeziehen, soweit ich das verstehe. Und sie gehen ja schon damit um, dass sie auch diskriminiert werden. Erstens als Bisexuelle, da sind ja auch relativ viele Bisexuelle dabei. Und zweitens halt benennen sie das ja auch immer wieder, dass sie halt als in der Lesben-Szene nicht als Lesben wahrgenommen werden, weil sie zu feminin aussehen zum Beispiel. Also sie gehen ja schon irgendwie mit Diskriminierung um, aber sie übernehmen halt quasi nichts von Butch-Farm-Politik, die es schon mal gab oder so. Ja, also ich denke, also ich bin ja wirklich, ich glaube ja wirklich, die Queers werden immer vertrieben. Also ich glaube tatsächlich, es ist halt einfach so, ich nehme das einfach immer wieder wahr so. Und das hat halt irgendwie, also ne, ich auch, das ist halt auch so dieses Ding, irgendwie, ich sag, ne, was ich vorhin gesagt habe, so ich möchte halt, belege gerade, ob ich ob es eigentlich für mich noch stimmt mit dem Femme sein, weil Femme einfach mit was, mit so oft mit was verknüpft wird, mit dem ich mich eigentlich nicht so richtig identifizieren möchte. Auf der anderen Seite war das eigentlich schon immer so. Also Femme, das wurde schon immer mit Dingen verbunden, mit denen ich mich eigentlich nicht identifizieren möchte. Das ist also auch nichts Neues. Also muss ich irgendwie darüber nachdenken, stört es mich so sehr, dass ich tatsächlich da mich ganz bewusst nochmal ganz konkret davon abgrenzen möchte, indem ich zum Beispiel nicht mehr sage, ich bin eine Femme, sondern ich bin eine Femme. Auf der anderen Seite denke ich dann aber, also ne, es gibt so dieses Perv, aber ich will mir doch irgendwie nicht vorschreiben lassen. Ne? Also ich, da kommen irgendwelche Leute daher und dann nehmen die mir einfach meinen Begriff weg, was natürlich so nicht stimmt. Ne? Also jede Person kann sich natürlich irgendwie so identifizieren und ich möchte auch den Leuten, die diesen Tisch machen, irgendwie diesen Femme-Tisch machen, auch überhaupt nicht absprechen, dass sie keine Femmes sind oder so. Ne? Also gar nicht so. Das ist überhaupt nicht mein Gedanke dahinter. So, ich sage jetzt nicht, das sind keine Femmes oder so. Es geht halt nur darum, dass das, was damit verbunden wird, einfach nicht das ist, was ich damit verbinde. Und dann ist es natürlich eine Möglichkeit, sich davon abzugrenzen, aber dann bin ich wieder sozusagen, ne, die Vertriebene, die dann irgendwie sich überlegen muss, irgendwie, inwieweit das, ich das eigentlich möchte. Und auf der anderen Seite denke ich dann aber auch, naja, aber dieses, es ist wahrscheinlich schon so einfach auch sehr queer-typisch, einfach immer wieder von den Positionen oder von den aus den Räumen, haha, vertrieben zu werden. Wir sollten so einen Jingle einführen. aus den Räumen vertrieben zu werden, die man sich so aufgebaut hat oder in denen man sich so wohl gefühlt hat oder in denen, die man, also was auch immer. Aber ich sehe da drin ja auch eine Chance, weil wenn man halt immer wieder vertrieben wird oder immer das Gefühl hat, so, okay, da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr bleiben, weil das passt eigentlich für mich gar nicht mehr, das hält einen ja auch irgendwie wach. Und das hält einen ja auch irgendwie in Bewegung und es hält einen irgendwie darin, sich immer wieder was Neues ausdenken zu müssen, sich immer wieder auseinandersetzen zu müssen und auch immer wieder für sich Räume, Orte, Szenen, Positionen, Bezeichnungen, Dynamiken oder was auch immer suchen zu müssen und darüber nachzudenken, was für einen eigentlich stimmig ist und gut und sinnvoll ist. Und das finde ich eigentlich dann wiederum ganz gut. So. Also nur weil ich irgendwann mal vor Jahren gesagt habe, ich identifiziere mich als Femme, muss das ja nicht so bleiben. Ich kann ja auch sagen, nee, aber das stimmt eigentlich nicht, weil das Außen hat sich einfach in irgendeiner Art und Weise verändert oder mir sind einfach andere Sachen wichtig geworden oder was auch immer und deswegen nehme ich jetzt ein anderes Label. Wobei es natürlich nicht immer bedeuten muss, dass man sich was Neues sucht, sondern halt einfach nur mal sich selbst zu vergewissern oder irgendwie manche Sachen nochmal, sich in manchen Punkten nochmal eben sich zu vergewissern oder vielleicht nochmal auch neue Aspekte, die für einen dann in den Vordergrund rücken, irgendwie, dass man merkt, so, okay, die und die Politik in dem Ganzen ist für mich total wichtig. Oder der Aspekt ist mir nun gerade nicht wichtig oder so. Ne? Was ich ja auch noch spannend finde, was ja auch immer mal wieder passiert, so in unserem Freundeskreis ja zum Beispiel auch, ist, dass ja die neu ernannten Femmes auch immer wieder von anderen Femmes darauf hingewiesen werden, was sie da eigentlich für ein Label benutzen. Und das finde ich dann zum Beispiel auch eine ganz, ganz spannende Politik. Also das ist ja jetzt nicht nur Femmes-spezifisch, dass da jetzt irgendwie eine Gruppe einen Namen übernommen hat, der eigentlich schon woanders benutzt wurde, sondern das passiert ja relativ häufig, dass irgendwie Namen benutzt werden, die eigentlich schon eine Geschichte haben oder Begriffe benutzt werden, die eigentlich eine Geschichte haben, nur die Geschichte in einer sehr kleinen Kultur irgendwie läuft und von der hat man halt noch nie was gehört, ne? Und das ist irgendwie, sind dann die anderen. Und das finde ich dann relativ spannend, wenn dann Leute kommen und diese neue Gruppe dann darauf hinweisen, was sie sich da eigentlich gerade für eine Geschichte angelacht haben, zum Beispiel. Das passiert ja auch. Und dann müssen sie sich halt plötzlich damit auseinandersetzen, dass sie nicht nur fröhlich ihre Femme-Identitäten da haben, sondern dass da irgendwie auch noch Geschichte dranhängt und dass da Butches zum Beispiel noch mit dranhängen, die man vielleicht erstmal gar nicht haben möchte oder so, weil sie viel zu maskulin sind oder so. Das ist ja dann auch ganz lustig irgendwie. Also das finde ich dann als Politik ganz spannend. Ja, muss man sich halt überlegen, ob man da so Bock drauf hat, ne? Ja, klar, aber es passiert ja. Also, ja, es passiert. Das machen ja Leute. Fällt mir gar nichts mehr ein. Oje, oje. Fällt euch noch was ein? Nix mehr. Mal überlegen. Ich drehe mir mal noch eine Zigarette. Also, ich habe ja jetzt irgendwie schon relativ doll gesagt, was ich eigentlich so an Femmsein gut finde, ne? Und das habt ihr nämlich gar nicht gesagt. Was? Also, das würde mich ja schon nochmal interessieren. Doch, ich habe schon am Anfang zum Beispiel gesagt, dass ich an Femmen gut finde, dass es eine Politik beinhaltet. Und das ist auch ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, den ich allgemein an Femmes total wichtig finde. Oder den ich auch immer wieder bei den Femmes, mit denen ich mich gerne unterhalte, sehe ich den auch immer wieder, dass da halt irgendwie so irgendein politisches Selbstbewusstsein hintersteckt. Sei es nun in Bezug auf Butch-Femme-Bewegung oder in Bezug auf genau was du halt irgendwie, Marlene, schon erzählt hast, so Frau zu entnaturalisieren oder Weiblichkeit oder Femininität zu entnaturalisieren, je nachdem, wie eine Femme das dann für sich irgendwie umsetzt. Das finde ich zum Beispiel an Femmes total super. Also mich dann auch immer wieder damit auseinanderzusetzen, dass Leute halt da sowohl Körper als auch Identität als auch Gender-Ausdruck entnaturalisieren. Und damit extrem bewusst umgehen. Das finde ich zum Beispiel. Also ich führe einfach mit Femmes sehr spannende Diskussionen immer wieder über solche Themen. Und das finde ich femtypisch und das gefällt mir gut daran. Tja, also ich kann das natürlich erstmal auch unterschreiben. und also so würde jetzt irgendwie von all dem, was... Nee, egal. Ich glaube, was mir jetzt spontan einfällt, wäre halt auf jeden Fall, dass es mir ja auch wiederum die Möglichkeit gibt, Aspekte von Femininität zu begehren oder damit umzugehen, damit zu agieren oder zu reagieren, also, oder irgendwie so, Punkt. Eben weil sie sich, weil es eben nicht, und das ist eben, wird eben möglich, dadurch, dass es eben sich nicht auf so eine natürliche Basis stützt. Weil damit kann ich wiederum überhaupt nicht umgehen. Mit Natürlichkeit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ja. Also, und das macht dann wiederum, also ich finde, das macht halt dann auch ganz viel möglich, dass ich irgendwie mein Begehren auch auf Femininitäten richten kann. Ja, Begehren sowieso, ne? Ja, und generell irgendwie nochmal, ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, dass, also so, Femme funktioniert auch wunderbar ohne Butch. Mhm. Und aber sozusagen ich aus meiner Position heraus kann halt dann wiederum nur sagen, dass eben ich die Dynamiken, die da drin entstehen, in einem Butch-Femme-Zusammenhang gut finde, den Umgang miteinander. Also oder so die Sprache miteinander sprechen oder so. Femme funktioniert wunderbar ohne Butch, aber auch gut mit. Genau. Ja, ich finde das sehr wichtig zu betonen. Also so dieses Ding von, also so, eine Femme braucht keine Butch, um Femme zu sein. Mhm. So, das ist ja auch wichtig. Also so, das ist ja nicht so, das wäre ja fatal. Das ist ja, das ist ja wie hetero. Wo kommen wir denn da hin? Das finde ich nicht gut. Weil Butch-Femme ist doch total hetero. Also es macht ganz zauberhafte Dinge oder es bringt ganz zauberhafte Dinge hervor, aber es ist halt nicht das, es ist halt nicht die Voraussetzung, um irgendwie als Femme oder als Butch irgendwie auch ausgelöst aus dieser Dynamik irgendwie zu agieren. Ja, wobei, ich finde schon, dass es so ein Konzept ist, was sich halt relativ doll aufeinander bezieht. Also, ich finde auch die Überlegung ganz spannend. Natürlich geht es auch alles ohne, aber da wird es relativ allgemein eigentlich, ne? Also, jetzt mal abgesehen von Butch on Butch und Femme on Femme, die sich ja auch immer noch in so einem Bezugsrahmen irgendwie verorten. Also in einem Butch-Femme-Bezugsrahmen, die auch da irgendwo gelernt haben, sich da irgendwie zu verorten oder zu identifizieren. Und jetzt dann nochmal zu gucken, was Femme jetzt ohne so Begehrenstrukturen oder so ist, da finde ich, wird es dann relativ allgemein, geht es halt um selbstbewusste Femininität oder sowas, ne? Also das, da würde ich tatsächlich, finde ich es spannend, ob man dazu dann tatsächlich noch Femme sagen muss, wenn es jetzt so... Natürlich. Ja, aber dann kann man zum... Also, ja, klar, kann man natürlich machen, aber dann könnte man zu relativ vielen Leuten zum Beispiel auch Femme sagen. Finde ich nicht. Nee, finde ich auch nicht. Warum nicht? Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, irgendwie, weil es, glaube ich, auch gerade dann an Punkte irgendwie oder an den Stellen zum Beispiel angreift, was dann irgendwie Selbstidentifikation irgendwie, bin ich eine richtige Femme, bin ich eine richtige Butch? Wie kann ich das sein, ohne irgendwie den Femme-Butch sozusagen Gegenpart, dass man irgendwie nur zusammen dann perfekt sein kann und dass nur zusammen irgendwie was möglich ist. Und ich finde es halt nicht. Es ist eine ganz bestimmte Dynamik, es sind ganz bestimmte Begehrensdinger, die sich dann irgendwie, die darauf wirksam werden. Aber ich finde es erstmal irgendwie auch grundunterschiedlich irgendwie, ob sich eine Person irgendwie butch identifiziert und irgendwie mit Maskulinität umgeht und eine Femme sich irgendwie als Femme identifiziert und mit Femininität umgeht, weil es auch erstmal, ja, ich glaube, ich finde, das passt, das, da werden, das passiert irgendwie auf unterschiedliche, nicht, dass es auf unterschiedliche Art und Weise passiert, sondern es sind einfach, Umgehensweisen, die nochmal andere Dinge aufgreifen oder eben auf einer anderen Ebene passieren. Sowas mit, auf der einen Seite hast du irgendwie dieses Ding von bei Femme, dass du damit umgehen musst, dass du auf irgendwie da, auf so Natürlichkeit zurückgeworfen wirst. Das finde ich bei Butch nicht so. Da ist irgendwie so die Maskulinität, die wird einem dann im Zweifelsfall entweder irgendwie abgesprochen oder irgendwie anders verwuchstet oder sowas. Aber also so irgendwie, ich finde das nicht zwingend. Also klar, es gibt Geschichte und also so, ja, und da ist irgendwie das immer sehr, das konnte wahrscheinlich auch nur sich, das, so die Existenz war wahrscheinlich auch einfach nur mal über lange Zeit einfach gar nicht anders möglich. So. Dass es wichtig war. Auch gerade, also ich meine, so Bezug auf Working Class und irgendwie bestimmte Idealvorstellungen, wie Beziehung auszusehen hat, was irgendwie es für Rollen geben muss und so weiter, hatte das vielleicht auch einfach Gründe, dass eben diese Konstellation sozusagen wichtig war und irgendwie Sicherheit hergestellt hat. Aber ich finde es wichtig, auch zu sagen, dass es irgendwie eben nicht zwingend sein muss. Nee, das wollte ich auch nicht sagen, dass es zusammengehört, sondern, oder dass man das nur zusammen machen kann, sondern ich finde, die Begriffe Femme und Butch rufen halt immer noch einen gemeinsamen Kontext hervor oder eine gemeinsame Bezeichnungspraxengeschichte, oder? Hm. Damit möchte ich um Himmels Willen nicht sagen, dass eine Butch eine Femme braucht oder eine Femme eine Butch braucht oder sowas, sondern ich würde dann eher fragen, wenn überhaupt kein Bezug mehr besteht zu so einer Bezeichnungsgeschichte oder zu so einem Kontext, aus dem das kommen mag oder so, dann würde ich tatsächlich überlegen, ob es dann ja, was das dann eigentlich, oder vielleicht andersrum, dann würde ich vielleicht differenzieren zwischen einer Bezeichnung, die auf irgendwie eine Geschichte hinweist und einer Bezeichnung, die einfach auf ein Gender hinweist oder sowas. Also dann gibt es vielleicht Leute, die sehr femme sind oder die sehr butch sind oder so, aber wenn die nun um Himmels Willen überhaupt nichts mit so einer Femme-Butch-Geschichte zu tun haben oder sich da irgendwie drin verorten oder so. Dann? Dann? Ja, was bringt denen dann sozusagen? Also, woher kommt dann der Begriff oder was bezeichnet dann der Begriff noch? Oder ist der dann, hat der dann die Implikationen, die er in der Geschichte hat oder so? Also da wird es dann, da finde ich, wird es dann einfach wirklich sehr allgemein. Also dann kann ich halt Butch nehmen als Bezeichnung für irgendeine maskuline Person. Das kann dann alles Mögliche sein. Vielleicht ist es dann wichtig, an der Stelle festzuhalten, dass man halt Femmeness oder auch Butchness nur sehr schwer kontextunabhängig trachten kann. Also so ganz allgemein kontextunabhängig. Also auch dann, was sind denn Femmes ohne andere Femmes und halt zum Beispiel. Ja, also eher so, also dass sozusagen die Identitäten, die da eine Rolle spielen oder um die es sich dreht, dass die halt da relativ schwer so, also die stehen halt einfach nicht im luftleeren Raum, sondern die haben halt Bezüge. So, dass wir da, okay, da können wir uns irgendwie drauf einigen. So, das würde ich dann so unterschreiben. Es gibt halt Bezüge, die halt drin eine Relevanz haben. Aber, na gut, okay, also, das halt, das Femmeness auch ohne dass gerade Butches in irgendeiner Art und Weise in dem Leben von einer Femme eine Rolle spielen, aktiv, trotzdem Also ich meine, ne, also eine Femme ist auch eine Femme, wenn sie irgendwie gerade nicht sich in irgendeiner Butch-Femme-Dynamik befindet. So. Aber trotzdem, so im Allgemeinen ist es natürlich schon alles in einen bestimmten Kontext eingebunden. Oder auch eine bestimmte Geschichte. So. Musik? Musik. Musik. Steff, du hast was rausgesucht. Was hast du denn? Ja. Achso. Oh, Entschuldigung, warst du noch... Nee, ich weiß es nicht so genau. Ja, wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder vergessen. Es fällt mir bestimmt dann irgendwann beim nächsten Podcast ein. Wenn wir dann über irgendwas ganz anderes reden. Was ich noch sagen wollte. Es gibt ja auch eine Kommentarfunktion. Ja. Stimmt, sich noch aus. Kann ich mich noch ausdrucken? Ich habe das und das und das nicht so gemeint. Wirklich nicht. Nein, was? Nein, ich meinte nur, weil du vorhin so darauf reagiert hattest, dass ich irgendwie das und das nicht so gemeint hatte, das habe ich dann auch nicht so verstanden. Um das mal öffentlich zu klären. Hä? Jetzt weiß ich überhaupt nicht, worum es geht. Nein, so was irgendwie, was Juke gemeint hatte, von wegen, dass dass er sich so gewehrt hatte dagegen, dass er nicht gesagt hat, dass irgendwie Femmes nicht auch ohne Butches und Butches nicht ohne Femmes irgendwie existieren könnten und sowas. Hätte ich durchaus auch so verstanden. Nein, ich glaube, es hing dann tatsächlich eher für mich an, ich würde dann wirklich differenzieren zwischen, vielleicht ist es dann auch genau das, was auch mit dem Femmtisch so problematisch ist, einfach. Also, ich glaube, dann wird es halt irgendwie wichtig zu gucken, geht es um Femme als Bezug zu irgendwie so einem Konzept und zu so einer Geschichte und einem Kontext, ja, irgendwie. Oder wird Femme dann einfach eine Bezeichnung für ein bestimmtes Aussehen oder ein bestimmtes Sich-Geben mit seinem Körper oder mit seiner Äußerlichkeit oder was auch immer. Und ich glaube, da wäre es mir dann halt wichtig zu differenzieren und dann mal zu fragen, was für einen Sinn die jeweilige Bezeichnung dann hat. Und ich würde halt auch sagen, das Konzeptuelle irgendwie funktioniert halt dann nicht ohne einander, weil sie dann irgendwie schon geschichtlich zusammengehören. Auch wenn natürlich eine Femme ohne eine Butch existieren kann, das möchte ich gar nicht absprechen. Ich glaube, da geht es mir einfach eher um Geschichte und um die geschichtliche Kontext. Ebene wahrscheinlich. Also ich meine, dadurch plumpsen ja auch, an der Stelle sind ja auch einfach mal gerade bei uns jetzt verschiedenste Ebenen zusammengeplumpst, die wir gerade ein bisschen auseinander zwirbeln mussten. So, dass irgendwie Geschichte und Kontexte, dass man sich mit Begriffen, auf die man sich beruft, irgendwie natürlich niemals in einem luftleeren Raum steht. Punkt. So. Ja. Und das hat ja erstmal auch überhaupt nichts damit zu tun, wer mit wem. So. Nee, ich meinte auch tatsächlich nicht, wer mit wem. Also, sorry, wenn das so angekommen ist. Eben nicht. Es war mir nur wichtig, für unsere Hörenden sozusagen das einmal hervorzuheben, zu sagen, so, auch wenn wir jetzt irgendwie gerade furchtbar viel immer Butch-Femme zusammengeschmissen haben, gerade weil es eben geschichtlich auch relevant ist oder wir uns zumindest einfach auch relevant ist. Ja, und irgendwie, dass da irgendwie wichtige Bezüge oder die einzigen sichtbaren Bezüge ist, man könnte auch nochmal eine Critical Butch-Femme-History führen. Das ist natürlich sozusagen auf einer Realpraxenebene natürlich sozusagen, auch sozusagen losgelöst voneinander geht, dass dann irgendwie, dass sozusagen die Identität, die man sich irgendwie ausgesucht und gebaut hat, sozusagen nicht automatisch durch irgendetwas anderes gefüllt werden muss oder sowas. Nee. So, darum ging es eigentlich nur. So eher als keine Sorge, ist alles gut. Nicht in Zweifel stürzen, so, Gott, ich bin keine richtige Femme, weil ich keine Butch habe. Oder keine richtige Butch, noch schlimmer. Oder meine Butch weiß nicht mehr, ob sie eine richtige Butch ist, bin ich jetzt noch eine richtige Femme? Solche Fragen. Das finde ich schade. Das fände ich auch schade. Ja. Eher auf so einer Ebene war mir das wichtig. Ja, jetzt ist mir immer noch nicht eingefallen, was sie noch sagen wollte. Mach mal. Pumps sind super. Es kommt jetzt die Musik. Destroy the Populution von Binär Pilot. Wobei ich bin mir nicht sicher, worum es in dem Lied eigentlich geht. Aber es ist nicht verfänglich. Darum geht es ja nur. Wir versuchen ja, es ist gar nicht so leicht. Ich meine, sonst stößt man häufig auf sexistische Kackscheiße in diesen ganzen Liedern. Das ist relativ langweilig. Von daher bin ich schon froh, wenn man Lieder findet, die einigermaßen gut klingen. Das Ohrenzücken und nicht fragwürdige Inhalte haben. Hier kann man sich jetzt noch überlegen, geht es um Umweltverschmutzung, den Volkskörper oder um eine Geschichte des Arsches? Natürlich alles. Natürlich alles. Wir sind natürlich, suchen wir nur die Kulturhäppchen heraus, die auf mehreren Ebenen funktionieren und unglaublich politisch sind natürlich. Wir hören nur politische Musik. Mhm. Auf geht's. Tja. Bis Januar, ne? Ja. Macht euch keinen Stress, hey. Uiuiui. Kommt gut ins neue Jahr. Dann, wie immer, am zweiten Freitag. Am zweiten Freitag, genau. Am zweiten Freitag im Monat. Heiter scheitern. Das queere Stößchen aus Sitz Hunde und Wohnbarkeit. Ja, guten Rutsch. Uiui. Tschüss. Tschüss. Tschüss.